So, und wir sind live. Samstagnachmittag, 16 Uhr. Hier sind die Weltraumaffen mit einem Gast, mit René Walter vom Nerdcore-Blog. Schönen Hallo guten Tag. René. Hallo. Wir haben uns den René eingeladen, weil wir haben letzte Woche einen Vortrag von ihm gesehen beim Webmontag, glaube ich, hieß das Ding. Da ging es um eins unserer Lieblingsthemen, um Hate Speech und um eins unserer absoluten Lieblingsthemen, sogar um Gamergate am Rande. Ja, es war wirklich nur am Rand, das ist ja nur so ein kleiner Aspekt von den Sachen, mit denen ich beschäftige, so, ja. Und dann, weil der René da keine Zeit hatte, sich da weiter zu äußern, auch bei diesem Vortrag und das alles in zwei Sätzen abgehandelt hat, haben wir gedacht, wir fragen da noch mal ein bisschen intensiver nach, wie das denn war mit Gamergate und was er da so mitgenommen Yeah, come at me. Naja, Ja. ich hatte ja damals, also ich weiß nicht, wie viele von euch den gelesen hat. Ich hatte vor 3 oder 4 Jahren hatte ich einen Riesenartikel, vor 2 oder 3 Jahren hatte ich einen Riesenartikel über Gamergate geschrieben, in dem ich das vielleicht auch als erster in Deutschland mal so ein bisschen wirklich differenziert betrachtet habe, dieses ganze Gebilde, ja, und halt einfach mal so beyond dieses ganze Hate Speech und Hate Crime und das ist eine Hate Group und halt mal wirklich genau hingeguckt habe. Und der ging damals halt auch mächtig steil. Und seitdem beschäftige ich mich auch mit diesem ganzen Themenkomplex unter dem Stichwort das geile neue Internet. Und ich habe dann auch entdeckt, dass das Thema im Grunde viel, viel größer ist als jetzt irgendwie nur, also nur in Anführungszeichen, Hate Speech und Hate Groups und whatever. Und ja, seitdem bin ich im Thema drin. Und dann, ja, frag mich. Sind wir alle so zurückhaltend, dass sich keiner traut, was zu fragen? Das ist ganz schlimm. Du hast da bei dem Vortrag gesagt, und dadurch bin ich eigentlich auch auf dich gekommen und so sind wir ins Gespräch gekommen, dass du Gamergate als Urknall für den vergifteten Diskurs im Netz siehst. Kannst du das jetzt hier noch mal ein bisschen mehr auseinanderklamüsern, als du es da getan hast? Naja, bei Gamergate sind einfach ein paar Sachen einfach zusammengekommen. Also das hat sich im Vorfeld schon angekündigt. Man hat es ja bei der Piratenpartei auch gesehen, wie die sich zersägt haben. Das waren ja im Grunde auch, dass da einfach Persönlichkeiten von Menschen aufeinander getroffen sind und durch so eine ganz transparente Netzwerkfunktion hat dieses soziale Gebilde einfach zerfetzt, so ungefähr, ja, ohne jetzt auf die Inhalte wirklich einzugehen. Und dieser Mechanismus, der ist dann bei Gamergate sozusagen auf einer globalen Ebene passiert. Das sind einfach so viele Dinge aufeinander getroffen. Also von Feminismus auf irgendwie jetzt mal im Extrem gesprochen auf 12-jährige Jungs, die harte pubertäre Quatsch im Internet machen, was legitim ist, ja. Aber das trifft halt aufeinander mit politischen Sachen und mit sozialen und das muss explodieren, ja. Und bei Gamergate ist es für mich so zum ersten Mal in so einem globalen Maßstab im Grunde explodiert. Also ich meine, das landet ja dann auch irgendwie bei Colbert und alle wussten Bescheid. Und das war für mich quasi so ein bisschen dann der Urknall, obwohl es halt schon andere Vorfälle in den Jahren zuvor gab. Aber das war das erste Mal, wo es Aber global ging, sozusagen. kann man eigentlich die Figuren dann wirklich ernst nehmen, wenn 12-jährige Jungs sich so zur Rage bringen, dass sie bis zur UN marschieren, um über 12-jährige Jungs Ja, sich das sollte man, auszulassen? Also. das muss man schon ernst nehmen, finde ich, weil, also also ich meine, 12-jährige Jungs haben ihr Anrecht auf ihren Safe Space, formuliere ich das mal, ja, ohne dass da irgendwie die Akademie reinkommt und dann ihren Bullshit fabriziert. Aber die Akademie hat genauso das Recht, auf YouTube zu gehen und irgendwie feministische Kritik an Popkultur zu richten. Also das sind zwei völlig berechtigte Anliegen und die treffen im Netz einfach aufeinander und das muss explodieren. So, also das heißt, natürlich hat der Feminismus auch das Anrecht, zur UN zu gehen, wobei das war natürlich eine Einladung, das war auch eine Gelegenheit zu PR und sowas, ja. Das ist alles schon klar. Aber natürlich hat die das Recht, das zu tun. Aber genauso haben halt auch die 12-Jährigen das Recht, irgendwie ihre Games unbelastet von diesen ganzen akademischen Diskussionen zu fordern, ja. Und Also das ist meine Position, dass beide Recht haben im Grunde. was ich nie so verstanden habe, ist eben, ich kann es ja mal eben sagen, und zwar, weißt du, Anita Sarkeesian hat feministische Kritik an Videospielen ausgeübt. Und da habe ich mir jedes Mal gedacht, so irgendwie, ja, okay, gut, wenn jetzt aber an einem Unterhaltungsmedium Kritik ausübst, dessen Zielgruppe du gar nicht bist, welchen Wert hat deine Kritik dann? Na, also ich würde da erstmal widersprechen wollen, dass sie nicht die Zielgruppe ist. Das ist jetzt halt auch der Punkt von wegen, Anita Sarkeesian doesn't like games. Ja, she does. Ja. Ich kenne diese Videoschnipsel. Das ist natürlich dann auch immer schön auf 3 Sekunden verkürzt oder sowas. Das ist, ich meine, natürlich ist die Business interessiert und natürlich ist die kein Hardcore-Gamer. Daher kommt auch der Spruch von wegen so, I've never been a fan of games. Ja, da gibt es ja diesen Videoschnipsel. Aber guckt euch mal an, was sie vorher sagt. Sie spricht über Fandom. Ja, das heißt, sie sagt in diesem Satz, in diesem Kontext von Fandom, dass sie nie ein Hardcore-Fan war und dass sie sich diesen Aspekt von Games-Fandom erarbeiten muss. Nichts anderes sagt sie. Das macht sie zu einem völlig validen Konsumenten von Games, der natürlich auch Kritik üben darf. Ja? Also ich finde, viele, die da Kritik geübt haben und sich mit ihrer Meinung in den Mittelpunkt gerückt haben, haben das um ihrer selbst willen getan. Also ich bin immer noch der festen Meinung, denen ging es hauptsächlich nie um das Medium. Da, ja, keine Ahnung. Also das ist halt auch so ein bisschen eine Unterstellung, aber ich meine, da magst du sicherlich recht haben. Das ist zumindest teilweise, also, ja. Ich meine, guck mal, mein Ansatzpunkt ist ja der, dass ich Gamergater geworden bin, weil ich nicht wollte, dass Videospiele als Vehikel für politische Ideologien verkommen. Ja, natürlich darf Politik in Videospielen behandelt werden, ja, aber bitte nicht mit der Prämisse, das müssen wir jetzt da in dieses Spiel mit einbringen, ganz einfach, weil es wäre jetzt halt eben in meinem Sinne so. Weißt du, wie ich meine? Okay. Ja, das ist da kommt dann halt auch die mediale Verzerrung einfach zum Tragen. Also das ist ja unbenommen, ja, irgendwie, dass Kotaku und The Verge und Polygon, dass die alle halt... Ja, vor allem schränkt das doch die kreative Freiheit der Entwickler auch ein. Also ich finde es ganz schön unfair der gesamten Industrie gegenüber. Also es hat natürlich Auswirkungen, wenn das komplette Mediengefüge irgendwie so zur linken Seite tendiert und dann entsprechend auch dieses Social Justice-Themen präferiert. Und das wirkt natürlich zurück auf die Industrie, da hast du recht. Ja, aber ich würde dann immer noch argumentieren, dass das 80% des Markts immer noch nicht betrifft. Also ich meine, guck dir die AAA-Games an. Also das ist ja relativ unbenommen von diesem Social Justice-Kram, oder? Ja, naja, also gut, wenn mal Angst nicht lokalisiert wird, weil, weil die halt Angst vor einem Backlash haben. Ja, aber ich meine, die japanischen Games sind da jetzt auch teilweise echt ein bisschen arg. Also jetzt ja, aber ach, da, also das ist da, das musst halt du, da musst du nicht. Naja, na okay. Ja, also Otaku Culture hat da nochmal ganz andere Probleme. Also da sind wir ja. Also ich meine, die Sache ist halt, wenn wir hier von japanischen Spielen sprechen. Machen, weißt du, die machen ja einen großen Anteil an Spielen aus, die wir hier in Deutschland bekommen. Und das muss jetzt nicht irgendwie sowas sein wie, was weiß ich, Hatuful Boyfriend, dieses Dating-Spiel mit erotischen Einflüssen, sondern das sind dann auch so Spiele wie Dead or Alive. Und die kommen dann hier zensiert hin, weil die Leute keine Experimente wagen, weil die Leute nicht möchten, dass Spiele zensiert werden und dadurch dann halt dementsprechend Verkäufe ausbleiben. Ja? Mhm. Das sind alles Konsequenzen aus dieser Geschichte. Ja, da bin ich dann bei dir im Grunde. Also so Spiele wie Dead or Alive, ich sehe das so ein bisschen als Softporno im Grunde. Und das ist zwar sexistisch, ja, aber ich meine ganz ehrlich, ich kann mit ein paar sexistischen Artefakten kann ich leben. Ja, also ich meine, ich bin auch nur ein Typ. Aber in welcher Art und Weise ist das denn sexistisch? Das sind ja keine schwachen Frauen, die sich nicht wehren können. Ja, es geht ja um diese Objektifizierung des weiblichen Körpers und solche Sachen. Das ist ja schon relevant. Aber die sind doch aus Polygon. Ja, aber es geht ja um das Abbild in deinem Kopf, dafür sind die Polygone völlig irrelevant. Das ist diese alberne Pixel-Diskussion. Oh, I only shoot Pixel. Das hat mit der Medienwirkung überhaupt nichts zu tun. Es geht um das Bild. Also willst du sagen, sobald ich dann irgendwelche Dead or Alive-Brüste sehe, werden irgendwelche primitiven Instinkte in mir geweckt und ich bin dann, der Sexismus ist, der lauert quasi in mir. Und wenn ich dann Dead or Alive spiele, dann bricht er aus. Das Problem ist ja nicht das Spiel selbst. Das Problem ist das Interesse von Leuten, dieses Spiel zu spielen. Denn daher würde das ja doch eigentlich herkommen. Das Spiel ist nur die Repräsentation davon und man lebt sozusagen die Fantasie, die man sowieso schon hatte, aus. Deswegen würde ich da eingehen und sagen, ihr beide habt so ein Stück weit recht. Nur wenn Leute eher Dampf ablassen wollen über Videospiele, dann sollen sie das in vollem Maße tun können. Wenn sie das jedoch dann also auf der Straße dann ausleben würden, dann wird schon eher kritisch. Ja. Aber ich bin da vollkommen bei dir. Also nur weil ich da jetzt irgendwas von Medienwirkung fasel oder sowas, ich bin Hardcore-Horrorfilm-Fan, ich kenne die Diskussion. Ich will nicht, dass es verboten wird, aber ich will, dass den Leuten bewusst ist, dass der Kram eine Wirkung hat. Und ja, es ist so, wenn du Dead or Alive zockst, das haben Studien bewiesen, dann gehst du aus dem Spiel heraus und bist ein kleines Stück sexistischer als vorher. Das heißt alles nicht, dass du auf die Straße gehst. Aber da gibt und es doch lass mich bitte eine andere reden. Studie. Das heißt nicht, dass du auf die Straße gehen wirst und das umsetzen wirst. Das heißt auch nicht, dass du irgendwie nach Call of Duty auf die Straße gehst und jemanden umlegst. Das ist alles Bullshit, ja. Aber ich meine, akzeptiert einfach die wissenschaftliche Realität. Und das heißt nicht, dass New England euch die Spiele wegnimmt. Das ist halt einfach so. Fertig. Die wissenschaftliche Realität was das angeht, vollkommen umstritten. Also es gibt da ja ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, kam eine Langzeitstudie raus, die war, glaube ich, sogar in Deutschland gemacht worden, die Effekte von Videospielen auf das Verhalten von Leuten erforscht hat und wo halt rausgekommen ist, dass das praktisch zu vernachlässigen ist. Und die meisten Studien sind wesentlich weniger aufwendig, als die gewesen war. Ja, ich weiß ja erstmal, dass der Effekt nicht weg ist. Und also ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 Studien gesehen, die diese Medienwirkung bestätigen. Das heißt alles nicht, wie gesagt, dass man dann rausgeht und zum Mörder wird. Das heißt einfach, dass es halt eine Wirkung hat und dass man sich einfach bewusst sein muss. Ich würde da kurz einhaken wollen. Was für Studien sind das denn? Aus welchem Departement kommen die denn? Oh, das kann ich jetzt nicht recherchieren. Ich warte mal kurz. Weil ich kann damit leben, wenn du sagst, ich habe da Studie gelesen, aber ich würde schon genau den Titel wissen, weil wenn das dann irgendwie aus dem Gender-Department, Medientheorie-Apartment ist, dann nehme ich die halt, um ehrlich zu sein, nicht ernst. Also, klar. Also ich verstehe auch, woher dieses Ressortement kommt. Ich meine mich zu erinnern, dass die wenigsten der Studien, die ich gesehen habe, aus irgendwelchen Gender-Departements kommt, weil die Studien lese ich ehrlich gesagt nicht. Ich lese vor allem Studien, also ich habe mir da auch RSS-Feeds eingerichtet, die kommen tatsächlich aus der Medienpsychologie, das ist der Bereich, aus dem ich komme. Also ich persönlich komme jetzt professionell, ich bin Grafiker, ich bin Typograf, also ich bin jetzt kein Psychologe oder sowas, aber ich beschäftige mich viel mit dem Kram. Die einzelnen Studien, das kann ich jetzt nicht recherchieren, ich kann mal kurz in meinem Evernote gucken, aber... Du hast Gamergate ja als so eine Art von Urknall bezeichnet gehabt, richtig? Für eben die Diskussion und die Debatte über diese Themen, oder? So, wenn ich dich richtig verstehe, ja? Genau. Ich stimme dir da schon ein Stück weit zu, würde aber eigentlich noch dranhängen, dass der wirkliche Teil, den ich da mit für mich rausgenommen habe, war nicht der Spielejournalismus, der war bei mir eher dann im Hintergrund. Was wirklich im Vordergrund für mich stand, was ich gesehen habe, war, dass wir wirklich in dieser Outrage-Culture angekommen sind. Dass die Leute, die am lautesten schreien und die Leute, die sich am härtesten als Opfer verkaufen, dann von den meisten ganz leicht vermarktet werden können. Und Gamergate ist eigentlich nur ein Beispiel, eine Instanz von eben dieser Outrage-Culture. Und das ist halt so, wie ich Gamergate mit aufbekommen habe und aufgegriffen habe. Denn wenn diese Skandale, mit denen es ja ganz am Anfang losging, ne, nicht so breit hochgetreten werden würden oder selbst wenn, dann nicht so hart von Zoe Quinn zum Beispiel selbst, ja, so drauf rumgeritten, dass es schon wirklich exzessiv zu weit ging. Ich meine, sie landet ja im Endeffekt vor dem UN und hat dann darüber geredet, wie es vollkommen unmöglich ist, zu hören, wie Leute dir sagen, du bist schlecht und sei ruhig. Ja, dann hat sie das einfach alles auf ihr Geschlecht bezogen und nicht auf den Kontext, nicht auf die Situation. Und da ist halt wirklich bei mir eben das Problem hochgekommen davon, dass die Leute nicht unbedingt kompetent sein müssen, um zu wissen, worüber sie denn reden. Sie müssen nicht die Situation verstehen, sie müssen nur ein gutes Opfer sein. So, das war also das, was ich daraus mitgenommen habe. Ja, da war jetzt eine Menge dabei. Also mich interessiert da jetzt vor allem, du hast ganz am Anfang gesagt, dass das eine Möglichkeit ist für die Medien, um diese Outrage-Culture zu vermarkten. Das finde ich einen interessanten Punkt, dass du das so formulierst. Weil aus meiner Perspektive, ich habe ja damals mitgemacht, also ich meine, ich habe ja auch diese Videos von Sarkisian gepostet und ich fand die gut und sowas und dann gab es riesen Diskussionen und ich war dann auf deren Seite Also von meiner Seite war das nie irgendwie, ich nehme jetzt diese Videos und diesen Outrage-Effekt mit für Klicks, also um das zu vermarkten, sondern mir ging es tatsächlich so, da sind gerade wirklich Mobs von Trollen unterwegs und jagen einzelne Frauen. Und an der Stelle ist es mir dann erstmal egal, ob diese Frauen einen Fehler gemacht haben oder sowas, weil das geht nicht. Weißt du, ich meine? Und mir ist völlig klar, dass es eine soziale Dynamik ist und dass es auch ein Netzwerkeffekt ist, weil diese Mobs, die formen sich ja oder nur selten, wenn da einer aufruft oder sowas, das macht vielleicht eine Meile oder so. Deswegen kritisiere ich auch eher die Dynamik anstatt einzelne Leute und sowas. Aber, aber das mit den, mit den Mobs, also wie viele Leute sind denn in einem Mob drin? Weil was ich halt erlebt habe, ist, dass wenn du jetzt das Beispiel nimmst aus der Forstwirtschaft, wo manchmal Umweltaktivisten in den Baum einen Nagel reinhauen, sodass wenn der Waldarbeiter kommt und dann sägt, dass dann der Nagel den Waldarbeiter verletzt. Und du zur Umweltbewegung hingehst und sagst, wir können miteinander keinen Dialog führen, weil es gibt bei euch diese Leute, die in den Baum einen Nagel reinschlagen, deswegen können wir keinerlei Wort über allgemeinen Umweltschutz verlieren. Dass so in derselben Art und Weise eigentlich die ganze Zeit über Gamergate gesprochen worden ist. Weil vom journalistischen Standpunkt haben wir ein ziemliches Problem, dass wir nicht unbedingt journalistische Arbeit im Internet hochjubeln, sondern einfach nur Page Impressions. Und wenn ich einen Artikel schreibe, der sehr viele Leute wütend macht, dann bringt es mir sehr viel mehr, wie wenn ich einen objektiven Artikel über irgendwas schreibe. No shit. Und im Grunde war halt Gamergate eher, finde ich, von den Journalisten groß an den Nagel gehangen. Also ein Event, was eigentlich so wie in den Medien beschrieben gar nicht stattgefunden hat, in meinen Augen. Also es war eine tolle Geschichte verkauft, aber sozusagen von einem riesengroßen Mob von Trolls zu sprechen, wage ich zu bezweifeln. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Trolls gab, aber an Mob, ich weiß nicht. Also ich habe den Mob nicht gesehen. Ja, ich glaube, du verkennst einfach auch die soziale Dynamik. Es ist einfach ein Unterschied, ob jetzt, keine Ahnung, ob Milo jetzt einen Tweet absetzt, irgendwie zu einer schwarzen Schauspielerin, ja. Das ist nur ein Tweet. Aber der Typ, der hat dann halt auch, und das betrifft halt, mir fehlen jetzt die Namen von Gamergate, deswegen wähle ich jetzt dieses Beispiel. Aber das entfacht hat, der schickt natürlich auch seine Follower und die schicken ihre Follower. Und die der schickt nicht seine Follower. Ja, er schickt sie nicht, aber sie kommen halt. Ja. Und er setzt einfach diese Dynamik in Gang und das ist mir vollkommen bewusst. Aber eben weil er sie nicht schickt, finde ich Mob vollkommen unangebracht, weil es ist eben nicht eine Gruppe, die sich gegenseitig sehen, wo sich eine Mob-Dynamik bildet mit, hey, einer macht jetzt was und so weiter, sondern das ist ein fundamentales Missverständnis von den sozialen Medien, was ich sehr viel in dieser Hate-Speech-Debatte sehe. Ich will einfach sagen, eine Reaktion. Die Sache ist, sagen wir, du machst ein Video und du machst da einen Haufen Fehler drin und was weiß ich, das ist jetzt irgendeine Fandom, die du damit halt durch den Kakao ziehst. Und dann dann sehen das 10.000 Leute und von denen sagen 1.000, ey, ich kommentiere jetzt und hinterlassen einen bösen Kommentar. Dann sind das 1.000 Leute. Ist das ein Mob oder sind das 1.000 Einzelpersonen? Und das ist die ganze Dynamik in den Social Media. Das ist dieses ganze sogenannte Dogpiling mit, my Mentions, das ist okay, du hast was Kontroverses gesagt, was Entflammbares, wo jetzt die Reaktion kommt. Und jetzt wird immer wieder gesagt, diese Gruppe greift mich jetzt an, anstatt einfach anzuerkennen, hey, ich habe hier etwas gesagt, das Individuen schlecht finden können. Und das war bei Sarkisian von Anfang an so, und das ist der Grund, warum Sarkisian von ziemlich Anfang an die Kommentare gesperrt hat bei ihren Videos, wodurch natürlich kein Dialog entstehen kann. Und ja, dass die Kritiker wiederum nicht kritisiert werden wollen, ist eine Ironie in sich. Ich kann jetzt nicht für meine Kollegen sprechen. Gut, sagen wir mal so, wenn Mob drüber ist, dann finde ich Reaktion einfach drunter, so ungefähr. Also wir müssen uns da vielleicht irgendwie in der Mitte treffen. Nennen wir es Dynamik einfach, fertig. Dann müssen wir halt oder ihr auch müssen halt einfach ein bisschen einfach mehr Gespür für diese Dynamiken entwickeln, vielleicht anders formulieren oder sowas. Keine Ahnung. Wenn ich das mal so generisch wie möglich mal zusammenfassen dürfte, ein Mob wäre, so wie ich es dann formulieren würde, eine Menge an Leuten, und eine Menge an Menschen kann schon eine einzige Person sein. Ja? Und das Interessante ist halt, ein Mob ist etwas, was eher wahrgenommen wird von anderen Leuten, die mit dieser Menge an Leuten in Kontakt kommen. Ja, sei es, ob diese Menge jetzt auf die Leute kommt oder diese Leute auf diesen Mob stoßen. Ja. Ein Mob ist demnach etwas, was subjektiv sich auf eine Menge von Leuten bezieht und Leute aber trotzdem nicht unterscheiden. Das ist das Problem. Ja. Leute können nicht fein unterscheiden zwischen der Art von Mob. Ja. Ob es jetzt ein Mob ist von 200.000 Leuten oder ein Mob von 20. Ja. Das, die Auswirkungen davon und die Auswirkungen, wie man sie wahrnimmt, sind auch noch zwei Kernfaktoren, die halt eine Rolle spielen. Und zu dem, was ich vorher gesagt habe mit der Vermarktung von eben diesem Outrage, ja, das ist nicht im Sinne von da geht was ab, ja, lass mal hier hingehen und das teilen, damit wir Klicks bekommen für uns, ja, das ist bestimmt auch mit drin, aber der eigentliche Punkt ist ja, man macht das, was man schon kennt, da passiert gerade etwas Aktuelles, ja, und man beschäftigt sich damit, das ist so der eigentliche Ursprung von dem, was ich meinte. Und, Was daran Vermarktung, wenn man sagt, da geht was ab und ich gehe da rein und beschäftige mich damit? Vermarktung darin, aus dem ganz einfachen Prinzip von Sex sells, ja, das Kontroverse sich sozusagen vermarkten lässt, ja, und verkaufen lässt. Nicht mal so als eine bewusste Handlung von dir oder jemandem sonst aus, ja. Du hast ja, Moment, damit unterstellst du den Leuten, dass sie sich deswegen mit kontroversen Themen beschäftigen, weil sie vermarkten können. Und das ist eine Unterstellung, die würde ich nicht unterschreiben. Nee, ich meine damit noch genauer formuliert, okay, ich, dass Menschen sich mit kontroversen Themen beschäftigen, weil kontroverse Themen ihnen interessant sind, ja. Und, ich will an dieser Stelle sogar behaupten, dass einige Leute ganz bewusst polarisierende Artikel schreiben, also genau wissen, dass es geteilt wird und gelesen wird. Und ja, das ist was ganz anderes. Ja, das ist natürlich Genderarbeit, ja. Und also gibt es ja dieses wunderbare Beispiel. Gorka zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass das mit Outrage einfach Geld gemacht wurde. Also, was ist ein gutes Beispiel? Gorka. Also ja, wenn ich mir angucke, dass sie zum Beispiel halt hier den Geithner da geoutet haben und solche Sachen, das ist ganz klar nur für Klicks und solche gab es ja auch genug während der Zeit. Also ich meine Kotaku, Jezebel, das ist ja alles Gorka gewesen. Ja, also ich meine, vereinzelte Artikel bei Gorka, die haben sicher ihre Berechtigung. Ich mochte das Blog. Ja. Ich mochte auch Jezebel zu einem gewissen Grad und so. Aber die hatten halt auch schon einen sehr großen Bullshit-Anteil unbenommen. Ja. Das perfekte Beispiel ist für mich ja immer noch dieser Artikel, ich glaube, es war bei Slate, wo sie ernsthaft einen Artikel gepostet hatten, dass die Löffelschen Stellung sexistisch ist. Das war für mich so der Inbegriff von Genderbiting, weißt du, ich meine, so offensichtlicher Bullshit, mit einfach Sexismus in die Headline geklatscht und dann kommen die Klicks en masse. Ja, aber wir haben doch die Entwicklung dahin jetzt auch hier, also wenn ich mir hier den, wie habe ich es letztens genannt, den Krebs, der im Körper von Spiegel metastasiert, Bento angucke oder Z oder diesen ganzen Scheiß, das geht doch alles in die Richtung. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, dass der Mechanismus, das ist eigentlich derselbe Mechanismus, der eben solche Themen zum Verbreiten bringt, als auch sie startet. Das ist dieser Mechanismus von es gibt eher Missverständnisse, ja, als schlechte Absichten, ja. Also so beide kommen vor, aber Missverständnisse und erstmal, du fängst an mit einem Thema dich zu beschäftigen, natürlich weißt du da nicht viel drum, schaust dir erstmal die eine Seite an, während du das tust, wird das dann auch von dir dann geteilt und unterstützt und du bist eher in diese Richtung ausgewachsen, aber dann änderst du dich, aber das, was du schon damit gemacht hast, die Interaktion, die du hattest, ja, treibt dann weitere Wellen an und der Gedanke dahinter ist halt, den ich jetzt wirklich rausbringen will und dann auch still sein, ist, dass die zum Beispiel Spiegel, ja, oder Tagesschau oder ja, ZDF mit ihrem Funk zum Beispiel, ne, die wissen nicht, was sie tun. Ich unterstelle ihnen nicht böse Absichten. Ich unterstelle ihnen lediglich Kritikunfähigkeit, denn sie hören viel eher auf die Leute, die sie einstellen, wenn diese kritisiert werden, anstatt wirklich auf die Kritik einzugehen. Das ist eher das Problem. Also man gibt somit Leuten die Möglichkeit, Diskurs und freien Austausch an Ideen zu unterbinden, weil man hingeht und emotionale oder formbezogene Argumente bringt von, ja, das ist eine Belästigung gegenüber Frauen, das ist unsachlich, weil Hate Speech. Ja? Im Grunde hat ja die Videospielpresse, die ihre Anita Sarkeesian und ihre Zoe Quinn verwendet, um von Kritik sich zu schützen. Also im Grunde waren es sexistische Journalisten, die einfach Frauen vorgezogen haben und haben gesagt haben, nee, das geht um die, wir wurden noch nie kritisiert, wir machen guten Journalismus, das hat alles Hand und Fuß, was wir hier machen. Das ist ja jetzt nur Bullshit sozusagen, dass die Frauen vorgeschickt hätten, also das ist das... Es wurde öfters gesagt, Das ist ja völlig Bullshit. Gamergate ging es nicht um ethischen Journalismus, sondern lediglich darum, diese Frauen zu mobben. Ja, das ist eine journalistische Verkürzung. Aber ich verstehe die Haltung, aus der das kommt. Das war damals in dieser Phase, war das einfach so, dass eben diese, nennen wir es halt nicht Mobs, nennen wir es, diese Dynamiken, dass die wirklich dafür gesorgt haben, dass Frauen belagert wurden. Und das war einfach eine Reaktion darauf. Ja. So gesehen kann ich auch diese Verkürzung nachvollziehen. Dein männlicher Beschützerinstinkt ist, der dann ein bisschen, es sind Frauen und die werden sicherlich eine Rolle, keine Frage. Weil wenn du das mit Jack Thompson vergleichst, da hat niemand von denen, von Sarkeesian, Quinn, was weiß ich, wie sie alle heißen, hat auch nur annähernd den Backlash gekriegt, den Jack Thompson damals gekriegt hat. Und da hat niemand gesagt, ein armer kleiner Mann. Die Haltung von Jack Thompson ist aber ehrlich gesagt sehr viel eindimensionaler als die Haltung von irgendwie Sarkeesian oder sowas, ja. Der argumentiert ja ausschließlich mit Medienwirkung, während die Damen ja wenigstens noch ein komplett anderes Thema haben. Ja, bei dem geht es ja rein. Aber da würde ich kurz einhaken wollen. Also Jack Thompson sagt, Videospiele erzeugen Gewalt und Anita sagt, Videospiele erzeugen das Patriarchat und Gewalt gegen Frauen. Das ist echt ein Verkürzer, Digga. Ich finde das nicht so eine harte Verkürzung wie Gamergate, da ging es um Gewalt gegen Frauen. Hast du zum Beispiel das Video von Anita Sarkeesian über Hitman gesehen? Also vor Ewigkeit. Wo sie O-Ton sagt, hier soll der Spieler... O-Ton, ich Übersetzung und aus dem Gedächtnis, aber wo sie sagt, hier soll der Spieler dazu gebracht werden, es soll ihm eingeflößt werden, dass Gewalt gegen Frauen okay ist. Und das sagt sie über die Macht. Jetzt müssen wir vielleicht noch dazu sagen, dass Hitman ein Self-Shooter ist und man eher dafür belohnt wird, wenn man niemanden außer die Zielperson umbringt. Vor allem nicht gegen Frauen, sondern ich sag jetzt einfach mal, 95% der Menschen, die man in Hitman tötet, sind Männer, sag ich jetzt einfach mal, ja. Jungs, aber was ist denn das für eine Bullshit-Kritik? Also ich meine, sie äußert sich da gerade zu einem Detail in einem Game. Das ist wie wenn ich irgendwie mir die Szene aus Alien mit diesem mit dem Chestburster angucke und mir dann anhand dieser Szene einfach interpretiere, dass es da um die Dekonstruktion und oft auf der Ebene kritisiert sie doch das Spiel. Das ist eine reine Partikularkritik, aber ich meine, das ist doch Bullshit, Jungs. Also jetzt bitte. Ja, das ist auf dem gleichen Niveau. Ja, aber sie unterstellt halt eben, man müsste in dieser Szene eine Frau umbringen und es entspricht nicht der Wahrheit. Und das macht sie halt eben, weil es halt eben dieser Kritik, die sie da übel dienlich ist. Ja. Sie kritisiert die Möglichkeit im Spieldesign. Das ist ein Unterschied. Und sie sagt doch, aber ich habe gutes Geld dafür bezahlt, eine Frau in dem Spiel umzubringen. Was ist daran schlimm? Aber es ist eben nicht, sie kritisiert dann nicht die Möglichkeit, sondern sie sagt in dem Video astrein, der Sinn dieser Sache ist, dass den Leuten eingeflößt werden sollen, dass Gewalt gegen Frauen okay ist. Und sag mir bitte mal, was da der Unterschied sein soll zu, hey, wenn du Stairway to Heaven rückwärts spielst, kommt da ein paar Mal Satan drin vor. Dieses Lied ist dafür da, dass die Leute satanistisch werden. Moment, tut mir leid, René, ich will dich nicht unterbrechen in deiner Antwort, aber die Information, die hier vielleicht noch nicht ganz genau thematisiert wurde, ist, dass Feminist Frequency, dieses Projekt, das Anita Sarkeesian und dieser andere Typ da, McIntosh, haben, ja, wirklich explizit und öffentlich sagt und darstellt, dass er Videospiele durch eine feministische Linse kritisiert. Ja. Und das allein ist schon eine Aussage genug, um die Kritik, die jetzt gerade erwähnt wurde, daran nicht nur zu erklären, sondern auch so ein Stück weit hinzugehen und zu sagen, ja, das ist so ein Beispiel von dem, was Leute wirklich an Anita Sarkeesian und ihrer Kritik von Videospielen stört. Denn sie, selbst wenn sie etwas findet, Ja. Also der Punkt, aber Mensch, Opex, Alter, der, du hast ja eben schon gesagt, also der Punkt, der an ihrer Videospielekritik wirklich stört, das ist der Feminismus. Okay. Nö, der Punkt stört, ist die Unehrlichkeit. Die kann gerne feministisch, ja, was zum Beispiel mit Dead or Alive, kann sie gerne Videos drüber machen und sagen, hey, das ist Objektifizierung, die Frauen haben nicht genug Persönlichkeit, ist vollkommen legitim. Das Problem ist die Unehrlichkeit, zum Beispiel bei Hitman, dass gesagt wird, hey, das ist der Sinn des Spiels, obwohl sie vollkommen macht, was 180 Grad entgegengeht dem Sinn des Spiels. Und dass sie dann jede Kritik an dieser Unehrlichkeit unterbindet. Das ist das große Problem mit Anita Sarkeesian, warum sich das so hochgespielt hat. Das kann gut sein, dass sie sich in ihrer Kritik zu sehr auf den Möglichkeitsraum von Sandbox-Game irgendwie konzentriert hat. Das ist ja kein Sandbox-Game. Ja, GTA und eben auch Dings. Na, haben in, wir dieser, ja in dieser Szene, die sie da als Beispiel herausgepickt hat, ja, wo sie dann noch diese Frau-Leiche, diese virtuelle da rumzieht, sieht man, wie sie Minuspunkte bekommt dafür, dass sie dieses, ich weiß gar nicht, was war das, ich glaube, Stripperin oder so, erschossen hat, ja, also es ist quasi gegen den Sinn des Spiels, man wird nicht dafür belohnt, im Gegenteil. Ja, oh Gott, ja, ich habe auch Hitman gespielt und habe dann einfach aus Just for Fun und bin dann irgendwie durch diese Metzgerei, war das damals gerannt, ja, und habe dann einfach alle umgebracht. So. Das ist super grandios. Ja, Was die Leute an Feminist Frequency stört, ist, natürlich, es gibt Leute, die sind da schon, die schalten sofort ab und gehen in Rage-Modus rüber, sobald sie Feminismus hören und Videospiele. Mhm. Aber die Beispiele von Anita Sarkeesians Videos sind wirklich, dass wenn du das Spiel kennst, ja, wenn du die Informationen schon vorher kennst, ja, und vergleichst mit jemandem, der die Informationen, die Spiele zum Beispiel nicht kennen würde, ja, dann wird eben der Kontrast sehr stark klar von dieser Unehrlichkeit. Sie geht nämlich hin und sie hat nicht das Ziel, die Spiele so darzustellen, wie sie sind und dann zu sagen, dieser Aspekt, der ist feministisch, so könnte man sehen und so könnte man den sehen. Ja. Sie geht hin und induziert sofort Feminismus in alles. Sie spritzt das Zeug rein in alles Mögliche und schaut, was dann passiert und schneidet dann Sachen sogar zurecht, damit es sogar ihre Argumente unterstützt. Zum Beispiel mit Catwoman, ja, aus Batman. Die ist klar, dass du dich gerade eben, also du hast eben versucht, zwei Dinge in Gegensatz zu bringen, die das genau gleiche waren. Ja, inwiefern bitte? Du hast gesagt, sie präsentiert nicht Spiele so, wie sie sind und schaut sie sich dann aus einer feministischen Perspektive an, sondern dass sie Spiele nimmt und den Feminismus induziert und dann sich das Ganze gebildet hat. Was für mich irgendwie dasselbe ist. Ja, natürlich. Okay, ich kann verstehen, warum das sich sehr gleich anhört. Ja, okay, was ich jedoch genauer damit meine, ist, dass wenn sie wirklich Spiele haben würde, ja, die einen Wert haben würden, feministisch analysiert zu werden, warum sollte sie dann Ausschnitte nehmen, sie vorverarbeiten, damit ihre Argumente überhaupt eine Chance haben, aufrecht zu stehen? Das ist halt doch die Frage. Warum nimmt sie Dinge aus dem Kontext heraus, interpretiert sie um und dann wendet sie da an und sagt, hier, das ist ein Problem. Denn der Feminismus ist so, wie er jetzt angewendet wird und schon, ich könnte sagen, Ewigkeiten angewendet würde, auf Probleme bezogen. Man wendet ihn auf Probleme an und da ist in Videospielen jetzt so für Feminismus sonst im Westen nicht viel so zu machen ist, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, ja, so dritte Welle Feminismus, ja, sucht man sich Probleme. Man möchte Probleme haben, damit man die eigene Bewegung noch an irgendwas festklammern kann und sagen kann, hier ist ein Problem und das deswegen brauchen wir Feminismus. Und das ist ja auch das Bild, was dann im Endeffekt vermittelt wird. Anita Sarkeesian sind die Videospiele vollkommen egal. Sie will die Ideologie, in der sie selbst teilnimmt, in die sie sich rein investiert, so gut durchbringen wie möglich und so viel damit machen, wie es geht. Denn sonst, ich meine, wenn sie wirklich einfach nur Videospiele kritisiert, warum sollte sie dann vor das UN gehen? Warum sollte sie zu Google gehen und dann über Harassment gegenüber Frauen reden? Wenn es ihr wirklich um Harassment gegen Menschen geht, dann müsste sie doch bei ihren Prinzipien bleiben und dann sagen, okay, in dem Moment, es geht hier um alle Leute und nicht nur hier um Frauen. Ja, sie, durch ihre eigenen Handlungen bringt sie sich in so einen Widerspruch und das ist halt das, was das größere Problem ist. Es geht hier nicht direkt um Feminismus. Das ist ja alles schön und gut. Du hast gerade, glaube ich, am Anfang gesagt, dass es sehr wohl um Feminismus geht. Außerdem hast du gerade in deinem Monolog ziemlich viel durcheinander geschmissen an den Dynamiken. Also ich würde davon jetzt so in der Form lieber erstmal gar nichts unterschreiben. Ja, wieso? Oh, Scheiße, ich mein, was hast du erst nochmal gesagt? Ich meine, das ist, ich stimme ihm da schon teilweise zu, ich sehe das auch ganz ähnlich, dass halt eben Anita Saki sind, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, die Videospiele eigentlich nur dazu benutzt, um halt eben ihre eigene Ideologie, die Ideologie voranzutreiben und dass es ihr nicht ausschließlich da um die Videospiele geht, dass man die verbessern soll. Das zeigt zum Beispiel auch schon, dass sie sich da mit anderen Unterhaltungsmedien da befasst hat, mit, weiß ich nicht, ich glaube es waren Comics und Fanfiction, keine Ahnung was alles. Das ist ja alles recht, nur damit sie halt eben weiter da ihre Theorien an den Mann bringen kann. Ja? Was ist denn bitte da verwerflich daran, dass sich eine Frau für Feminismus interessiert und dazu ihr Hobbys heranzieht, weil sie gerne Comics liest und gerne zockt? Was ist denn daran bitte verwerflich? Weil das kritisiert Medien nicht im Mittelstand. Ich kann das ja nicht nur, sehen. Nicht nur ja, natürlich. Ja, aber es geht ja nicht um die Kritik an dem Medium selbst, ja? Sondern du hast ja gerade selber gesagt, sie indiziert da, beziehungsweise sieht das alles durch so eine feministische Linse, ja? Ja, aber das ist doch gar kein Problem. Da ist ja dann auch der Spruch dazu zu einem Medium, also, wo dann halt eben. Ich meine, ich mag eigentlich Anita Sarkeesian. Ich finde, dass sie eine ziemlich erfolgreiche Postmodernistin ist, die einiges auf dem Kasten hat, weil so PR-Stunts zu machen, ist auch nicht einfach. Aber ich fand es halt generell irgendwie ziemlich traurig von der Videospielpresse, dass du dann halt irgendjemanden mit seiner Ideologie daherkommen siehst und dann sagst, ja, das stimmt alles, da müssen wir jetzt nicht dagegen anschreiben. Irgendwer kritisiert uns und ja, das ist alles gut, was die schreiben. Und das ist ein guter Punkt, ja. Einfach darauf mitreiten, so, also ich weiß nicht, warum es ihre Kritik nicht von der Presse sozusagen auch ein bisschen zerrissen worden ist. Und da kam irgendwie das Gamergate daher und irgendwie seitdem kann man sie inhaltlich nicht mehr kritisieren. Und das ist ja selbst so Feministin wie Lisa Kerzner oder wie heißt die? Liana Kerzner. Ja, selbst die hat ja gesagt, hat ja ihre Kritik vorgebracht und wurde dann auch von der Crowd auseinandergerissen und man hat ihr dann auch einen Haufen Kommentare an den Kopf geworfen, wie sie das denn überhaupt zustande bringt, Anita zu kritisieren. Und da fand ich einfach nur so eine Presse, die nicht in der Lage ist, das, was in ihrer Community passiert, auch irgendwie kritisch zu beleuchten und dann aber sofort mit einer Publikumsschelte kommen, wenn dann auf Social Media die Leute schreiben, ah, guck mal, Anita, die schreibt Quatsch. Und dann zu sagen, das ist alles Belästigung, das ist halt irgendwie dünn. Ich weiß nicht. Da bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe auch da selber den Fehler gemacht. Ich habe halt die Videos gepostet mit einem kurzen Satz drunter. Was willst du da jetzt kritische Auseinandersetzung machen oder so? Aber generell hätte man die feministische Kritik an Videogames hätte man generell kritischer begleiten dürfen. Also ich habe da auch selber sehr viel Vertrauen in die klassischen Blogs verloren, muss ich ehrlich zugeben. Es kam mir einfach nur so vor, dass sie kommt. Ich hätte dich jetzt gerne mal gefragt, warum du da das Vertrauen in die klassischen Blogs verloren hast. Weil eventuell findet man eine Gemeinsamkeit, weil das war bei mir auch ganz ähnlich, dass halt eben die Blogs, beziehungsweise die darüber berichtet haben, sie haben sich viel bei mir verspielt. Ja, also auf die Art und Weise, wie sie die Thematik behandelt haben. Mein großes Beispiel dafür ist Boing Boing. Ich lese Boing Boing seitdem ich im Grunde im Internet bin und ganz großes Vorbild und so. Und als damals Gamergate passierte, da hat dann Corey irgendwie auch gepostet, dass die Gamer sind alles nur misogyne Terroristen und was weiß ich. Einer der Gamers hat der Artikel, ja. Und da war ich bei dem Thema schon weiter, da habe ich halt auch gedacht so, aha, okay. Das ging halt auch eine Zeit lang so weiter. Also ich meine, die sind cool und alles, ja, ich lese die noch, aber es ist halt ein kleiner Knacks, hat das Verhältnis dann schon irgendwie. Und das gilt halt auch für alle anderen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote auch da. Ich bin ja damals zur Recherche, bin ich auch natürlich bei Kotaku in Action und Gamergasi war ich dann in den Subreddits unterwegs und habe mit den Leuten geredet. Und bei Kotaku in Action, hatten wir ziemlich viel Spaß. Also wir hatten da irgendwie auch dann irgendwelche Quanten-Jokes über Sargon gemacht und whatnot. Also ja, wir haben da virtuelle Joints rumgehen lassen und so. Also ich habe da viel Flack gekriegt und sowas von, was weiß ich, 30, 40, 50% der Leute und sowas. Aber I can take it, ja. Und dann, aber auch bei Gamergasi bin ich, glaube ich, irgendwie nach 3 Postings rausgeflogen. Ja. Und weil ich gewagt hatte, irgendwie eine Frage zu stellen. Ich glaube, damals mit diesem YouTuber, mit David Pacman, hatte ich da irgendwie eine Frage. Ah ja. Und bin dann sofort rausgeflogen. Das war dann auch für mich sehr, sehr, sehr amüsant. Naja. Hast du eigentlich, ich meine, Du hast ja versucht, da so ein bisschen zu recherchieren und jetzt gerade auch gesagt, dass du dich mit beiden Seiten unterhalten hast. Hast du, was ist dein Eindruck gewesen über ich sag jetzt mal pauschal Anti-Gamergate-Seite? Ich weiß, die gibt es ja nicht so an sich. Das sind ja auch alles verschiedene Gruppierungen und Leute, die sich dagegen Gamergate positioniert haben. Ja, aber schon verschiedene. Es gibt die Journalisten und so, es gibt die Feministen, ja, dann gibt es die Leute, die es einfach geil finden, Gamergate anzustacheln und so. Scheißegal. Wie war dein Eindruck von den Leuten? Mich interessiert vor allem, was glaubst du, war deren Motivation? Auf der Gamergate-Seite jetzt. Anti. Anti-Gamergate-Seite. Also die oberste Motivation ist, glaube ich, ein berechtigtes und valides Interesse in diese feministische Kritik oder in Social Justice generell, das absolut seine Daseinsberechtigung hat. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Das ist für mich die oberste Priorität. Und dann die nächst untere, aber nicht viel darunter, das ist, also diese Leute sind ja auch Nerds, so wie wir, die sind auch so groß geworden wie wir mit C64 und mit dem Atari, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen älter, aber was weiß ich, in den 90ern PC und NES und keine Ahnung. Und das ist dann auch eine berechtigte Popkultur-Interesse. Und diese ganze politische, ja gut, diese politische Motivation ist natürlich dieser Justice-Kram. Und dann aber spielen natürlich auch diese ganzen psychologischen Faktoren, also sei es Virtue Signaling, dieser ganze Kram, ja, und aber auch irgendwie so seine Pfründe verteidigen. Da geht es dann auch um Räume zu sichern und solchen Kram. Also da sind wir dann auch sehr schnell bei der Psychologie halt. Das spielt dann auch tatsächlich eine Rolle einfach in dieser Diskussionsdynamik. Aber ich würde nicht sagen, dass es die ideellen Motivationen sind. Also da würde ich jetzt gerne mal nachhaken, weil du hältst das alles für valide und in Ordnung, was da passiert. Jetzt habe ich aus deinem Artikel mitgekriegt, du hast auch die Sad Puppies Geschichte mitgeschnitten. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, das ist, ging um den Hugo Award, das ist ein Science-Fiction-Literaturpreis in den USA. Und der ist, das kann man glaube ich sagen, der ist halt von so einer Clique übernommen worden. Woraufhin es dann halt zu sehr merkwürdigen Preisvergaben kam von Sachen, also für literarische Werke, die eigentlich nur Virtue Signaling waren, wo dann jeder Zweite entweder homosexuell oder mindestens eine andere Hautfarbe oder irgendwas. Und das hat dann schon als Gütesiegel gereicht, um da einen Preis zu kriegen. Glaubst du, das ist eine positive Entwicklung? Das ist sinnvoll, für so eine Entwicklung zu kämpfen, dass Räume in so einer Art politisiert und damit auch vergiftet werden? Okay, also ja, definitiv. Und zwar weil diese Räume waren schon immer politisiert, also Science Fiction und dieser ganze Genre-Kram, das war schon immer eine Reflexion von Politik, gerade wenn du von diesen, ich nenne es mal New-Genre-Sachen, so, also was so seit den 60ern passiert ist, war ja damals auch eine Reaktion auf den Vietnamkrieg und der ganze Kram. Da hat Genre war schon immer politisch vorbelastet, also selbst die expressionistischen irgendwie Frühwerke in den 20er und 30er Jahren, es war auch immer eine Reflexion von Gesellschaften und eine Projektion von Ängsten, also zu sagen irgendwie, das würde diesen Raum von Genre politisieren, das ist schon mal, das ist der erste Punkt, der Bullshit ist, und dann der zweite ist, so eine Preisverleihung hat ja natürlich auch ein Interesse daran, dass an der Weiterentwicklung seines Genres, seines Raums, ja, also da geht's da, also Science Fiction ist natürlich auch immer, also Progress ist natürlich auch ein zentrales Thema, deswegen ist es vielleicht ein bisschen lefty geedged und sowas, aber es gibt ja auch Heinlein und also jetzt sollten jetzt nicht annehmen, dass es keine rechten Science-Fiction-Autoren gäbe oder sowas. Ja, aber der Heinlein ist ja bei der Clique jetzt zum Beispiel verpönt. Bei mir jetzt nicht. Also ich mag meinen Science-Fiction gerne auch mal Military, aber nochmal zum dem, was ich gesagt habe, also im Sinne von politisieren meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass das Genre an sich politisch ist, sondern der Raum, zum Beispiel diese Hugo Awards sind bis zu einem unerträglichen Maß meiner Meinung nach politisiert worden, dass es dann, dass Leute ausgeschlossen worden sind oder auf der Bühne während der Preisverleihung über Leute gelästert worden ist. Sowas, also das meine ich mit der Vergiftung des Raums. Ja? Und ich meinte jetzt, klar ist Science Fiction politisch, dass da beißt die Maus keinen Faden ab. Also ich habe jetzt die Details gerade aus den Anfängen dieser Sad Puppies Geschichte nicht im Kopf. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das hochgeschaukelt hat. Deswegen, ich, oh Gott. Lass mich mit ja, das hat damit angefangen, dass es okay. von der linken, progressiven Seite eine Liste gab, die rumgegangen ist mit Leuten, für die man stimmen soll und Leuten, für die man nicht stimmen soll. Okay, ich glaube, das ist jetzt einfach mal so. Das ist halt schon doof, ja. Aber ich, also ich, sobald ich mich, und, ja, das ist halt, soweit ich weiß, diese Argumente von den Sad Puppies, das war ja auch dann, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen darf, so, ja, wir hätten unsere Science Fiction gerne mit Raumschiffen und Weltraumschlachten und that's it. Und das ist halt auch irgendwie, what? Ja, also, und man muss halt. Aber doch genauso legitim. Ja, es ist eine Legitimation, dann sollen sie halt mit abstimmen, ja. Und können sie auch. Und es ist halt auch, also ich meine, was halt auch vielleicht nochmal so einfach so ein genereller Punkt ist, dass, also dieser Input jetzt irgendwie von wenn mehr Frauen Science Fiction schreiben und Filme drehen und People of Color Bücher schreiben und sowas, das ist einfach die Stories, die dabei rumkommen, die sind meistens für uns ziemlich fresh, wenn sie gut sind. Das kann schief gehen, da gibt es auch genug Bullshit. Wir haben ja schon über Genderbiting geredet, alles mögliche, das stimmt alles. Aber wenn es halt klappt, dann können da echt richtig fette Sachen rauskommen. Und das ist mir da, glaube ich, auch den ganzen Hickhack am Ende wert, weil am Ende, wenn man vielleicht ja, das alles durchgekaut hat, kommen vielleicht ganz gute Sachen bei raus. Nur warte mal, du hast ja gerade auch selbst zugegeben, dass aus diesen zwei Prioritäten von Ethnizität oder Lebenserfahrung einer Person und dem Können, eine Story zu schreiben, ja, du ja, wenn die obere Priorität bei einer guten Story ja diese Ethnizität und durchgemachte Erfahrung ist, ne? Nein. Die oberste Priorität ist die Story. Das ist die obere Priorität. Ist eine gute Story. Genau, ja, deswegen. Aber diese gute Story, die entsteht halt unter bestimmten Voraussetzungen. Eine dieser Voraussetzungen ist halt vielleicht auch eine ungewöhnliche Lebensgeschichte. So. Naja, aber würdest du nicht zustimmen, dass der größere Faktor da ja da die Möglichkeit ist, sich selbst auf Papier zu bringen und nicht die sozusagen das Leben durchzuleben, sondern es sich so vorstellen zu können? Das ist ja dann wirklich eher das, was ins Gewicht fällt. Denn nur weil du was durchgemacht hast, nur weil dein erlebtes Leben so, sagen wir mal, weniger oft vorgekommen ist für andere Leute, ist es natürlich für diese Leute interessant. Klar, okay. Nur muss man das nicht durchgemacht haben, um es sich vorstellen zu können und dann zu Papier zu bringen. Ja, nicht um sich das vorzustellen, aber ich meine, bei Literatur geht es ja auch darum, Gefühle transportieren zu können in Worte, um das auch abstrahieren zu können. Und dafür ist es sicherlich von Vorteil, wenn man diese Gefühle tatsächlich hatte und nicht einfach nur sich vorgestellt hat. Aber ich meine, das ist jetzt halt, also wir sind jetzt irgendwie bei Writing, okay, dann lass uns über Literatur reden. Weil das Resultat ist doch im Endeffekt das, was zählt. Es ist vollkommen unwichtig, wie das Resultat entstanden ist. Wichtig ist, wie gut das Resultat nun ist, für das, als was es sich verkauft. Und da ist es doch vollkommen egal, ob du jetzt die Emotionen, die Situation wirklich, wirklich, wirklich voll sicher erlebt hast oder sie dir nur vorgestellt hast. Ja, ich will damit gar nicht sagen, dass irgendwie ein fetter alter weißer Mann, dass der keine gute Story über einen indischen Immigranten erzählen kann. Das will ich gar nicht damit sagen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein indischer Immigrant eine bessere Story über einen indischen Immigranten schreiben wird. Das muss man letztens muss man sich einfach beide Stories angucken und dann entscheidet man, welche besser ist. Ja? Naja. Aber gut, okay. Um die Sache, die ich hier in die Richtung gesteuert habe, gleich wieder rumzureißen, ist dir denn, weißt du über die Vorgeschichte? Kennst du zum Beispiel den offenen Brief von Samantha Allen an die Videospielpresse, der ungefähr ein Jahr vor Gamergate rausgegangen ist? Nee, das sagt mir gar nichts. Das ist eine selbsterklärte Männerhasserin, eine Transperson aus Amerika, die hat halt diesen offenen Brief an alle Blogs in dem Spieleding geschrieben, ungefähr ein Jahr bevor Gamergate losgebrochen ist. Und da ging es darum, okay, dass sie jetzt bitte diesen Ballast loswerden sollen. Und wir wüssten doch alle, wovon wir sprechen, diese Hypermaskulinen und dieses ganze Male Wish Fulfillment. Und das wäre sicherlich schwer und es wäre auch schmerzlich für diese Blogs und so, aber das müsse jetzt mal irgendwann passieren. Und dann kommt halt dazu, dass ja auch die Frau Quinn dann zusammen mit dieser anderen Tante, wie hieß die, ach, ich weiß es nicht mehr, diese T-Shirts gedruckt hat, Cuties Killing Video Games, und das als Aktion verkauft hat. Okay. Also wie gehst du mit sowas um, dass da auch von der anderen Seite eigentlich eine Kampagne gefahren worden ist? Ja, davon gibt es von mir eine Fundamentalopposition. Also ich empfinde das als, also jetzt von den Motivationen vielleicht mal abgesehen, aber ich empfinde das als eine Invasion of Space sozusagen. Also solche Formulierungen kamen, glaube ich, auch von Gamergate-Seite, da bin ich bei euch. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich bin absolut dafür, dass es Räume geben muss, auch für Hardcore-Gamer, wo sie echt furchtbare Dinge zueinander sagen können. Also diesen Space muss es einfach geben. Das ist für mich genauso ein Safe Space wie League of Legends, oder? Also diese gedankliche Verbindung alleine, das gefällt mir überhaupt nicht, ja. Das habe ich mir schon gedacht, aber sorry, aber die Formulierung müsste mir jetzt halt einfach mal gönnen. Also ja, diesen Space muss es halt einfach geben und dann muss es halt eine Verhandlung im Grunde darüber geben, wie diese Räume miteinander umgehen. So. Würdest du einen solchen Space, da stimme ich dir schon mal zu, also erstmal, ich stimme dir schon zu, es muss diese Vielfalt an Ideen geben und nicht zwangsläufig an Leuten, die Ideen vertreten, sondern eben die Ideen selbst, ja, und da sind wir uns schon einig, was Zensur angeht, denn das sollte dann in dem Fall überhaupt nicht existieren, wenn es um verschiedene wirkliche Meinungen geht, ja. Und der interessante Punkt, den ich mich jetzt halt frage, ist und dir die Frage stellen möchte, ist, würdest du dann trotzdem in Betracht ziehen, dass solche Gesprächsräume ja stehen und fallen sollen und nicht am Leben erhalten werden sollen? Die können nicht fallen, also weil diese Räume, die sind ja dann an der Basis, sind die ja nicht irgendwelche von irgendwelchen Medien gesteuert, sondern von Emotionen, von Psychologie. Also die Jungs irgendwie, die sammeln sich ja nicht irgendwie um Videogames, weil das geile Videogames sind. Also das schon, ja. Also aber es geht eigentlich darum, einen Space für pubertierende Jungs zu schaffen. Darum geht es eigentlich, um fies zueinander zu sein und um die Hierarchie rauszuarbeiten. Ja? Das ist der eigentliche Motivation. Da geht es nicht wirklich um Games. Aber dieser Raum formt sich halt um dieses Artefakt und das ist absolut schützenswert. Ja? Genau, aber wenn ein Raum sich nicht selbst erhalten kann, würdest du dann hingehen und den versuchen, mit aller Kraft am Leben zu erhalten? Oder nicht? Das ist halt die Frage. Naja, wenn er sich nicht selbst erhalten kann, dann ist es wie eine Meme, die stirbt. Also dann gibt es auch keine Möglichkeit, den künstlich aufrechtzuerhalten. Ich weiß schon, wo du hin willst. Du willst zum Feminismus und ob der noch nötig ist. Ja, aber möglich ist das schon. Wir sehen das ja zum Beispiel an Oper und klassischer Musik, die so nicht existieren würden, wenn wir die nicht künstlich am Leben halten würden. Alle Opernhäuser, alle Theater und hier Musikbühnen, das ist alles Zuschussgeschäft. Sehr, sehr guter Punkt. Da habe ich auch tatsächlich gerade zu kurz gedacht. Das ist absolut valide. Also so gesehen, ja, muss es auch künstlich schützbare Räume geben oder so. Hier ist ja wie ein Naturschutzgebiet so ein bisschen. Ne? Sozusagen, ja. Das Ding ist halt einfach nur, ja, Naturschutzgebiet und die Oper haben Mehrwert. Gedanken und Ideen selbst können total abstruse und behinderte Dinge sein, die nicht ihre eigene Existenz aufrechterhalten können. Meine Frage ist halt wirklich nicht direkt zum Feminismus, sondern wirklich zu dem Ende von solchen Räumen. Ja, wie wird das verarbeitet? Denn da ist wirklich ein ziemlich großes Problem, was sich dann auch wiederum zum Anfang unseres Gesprächs hinbezieht, wo es ja darum geht, dass es losgetreten wurde und der Urknall ist da. Ja, aber lass uns mal so jetzt im Urknall-Gespräch ja eher mal über den Hitzetod reden. Ja, von nicht nur Gamergate, sondern von generell Bewegungen. Ja, dass sie sich dann ausbreiten und dann verschwimmen und sich aufspalten und dann irgendwie dann im Untergrund untertauchen, ist ja klar. Ja, die Frage ist halt einfach nur, würdest du selbst, wenn so eine Bewegung halt irgendwann mal ihr Ziel erreicht hat, ja, diese Bewegung dennoch weiter treiben wollen oder dann irgendwie sagen, nee, okay, ich bin jetzt raus, das ist mir jetzt genug und das auch anderen empfehlen? Naja, ich meine, also wenn eine Bewegung irgendwie ihre Ziele erreicht, dann mutiert sie ja meistens irgendwie. So wie der Feminismus. Ja, zum Beispiel. Also ich hatte ja diesen langen, langen Netzfeminismus-Text jetzt neulich geschrieben, in dem ich im Grunde gefordert habe, dass sich der Feminismus endlich in eine allgemeine Antidiskriminierungsbewegung, der quasi alle mitnimmt. Also solche Mutationen. Also im Grunde, naja, das ist halt auch so ein bisschen das Wesen von Progress, dass es halt irgendwo, also ich meine, es entstehen ja auch immer wieder neue Probleme, jetzt auch im Internet und sowas. Ich würde auch dieses, aber bei diesem Hitze, tot zu bleiben. Ich finde das ein faszinierendes Bild tatsächlich, weil ich beschäftige mich ja ein bisschen so auch in meinem Vortrag damit, dass das Internet ja dafür sorgt, dass diese ganzen Räume im Grunde aufeinander prallen und im Grunde auch, dass diese ganzen, es wird ja immer behauptet, dass die Filterbubbles wären ja so ein großes Problem, aber das tatsächliche Problem ist eigentlich, dass diese Filterbubbles, die sind durchlässig überall, ja. Deine Tweets landen per Screenshot auf Facebook, werden da weiter diskutiert und dann irgendwie aus dem Kontext gerissen und whatnot, ist ja. Ist es ein Problem? Ist es wirklich ein Problem? Ja, das, also ein Problem, es ist halt so. Also das ist einfach ein Phänomen. Und damit müssen wir irgendwie lernen zu leben. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Inhalte diskutiert werden, die halt eben außerhalb der eigenen Interessensgruppe liegen. Ja? Das ist ja auch so ein Ding, was wir mit den Weltraumaffen versuchen, deswegen bist du ja auch zum Beispiel hier. Ja? Und da jetzt sozusagen zu sagen, ja, aber das provoziert eventuell, keine Ahnung, Hexenjagen oder was weiß ich, ja, das, ich weiß nicht, ist doch die geringste Gefahr. Also ich finde, wenn solche Inhalte diskutiert werden, dann erweitern sich Horizonte, ist mein Eindruck. Absolut, ja. Und das ist auch immer jedes Mal, wenn ich über dieses Thema so länger nachdenke oder länger schreibe oder sowas, ich lande immer an diesem Punkt, wo ich mich echt immer frage, irgendwie, sag mal, ist das eigentlich alles wirklich so schlimm? Ja? Ist es wirklich so furchtbar? Und ich war, ja, natürlich gibt es da draußen Leute, die werden gemobbt und alles, und das ist alles scheiße. Aber das sind nur Symptome. Und wenn du das als Symptom begreifst und dann das Problem, dieses eigentliche Problem, diese Vermischung aller Räume, nennen wir es mal einfach, ob das wirklich so problematisch ist oder ob das nicht einfach nur jetzt eine vorübergehende Erscheinung ist, deren Ende wir uns vielleicht alle lieb haben oder sowas, keine Ahnung. ich möchte das nicht abschließend bewerten wollen, ehrlich gesagt. Also ich mag das eigentlich eher, weil ich finde, niemand ist über Kritik erhaben. Ja, ich mag das eigentlich auch. Ich mag das auch, mich mit den Trollen zu fetzen oder mit euch jetzt. Ich mag das wirklich gern. Ja, nur bist du halt eher in der Minderheit damit. Das ist ja das Ding, ja. Leute im Großteil. Ja, es ist halt auch, ich bin halt ein Punkt. Ich bin ein weißer Mann, ich habe ein Standing, ich habe Reputation im Internet, ich bin wer, ja. Ich kann das machen, aber halt, keine Ahnung, eine frische Feministin von der Uni kann das halt nicht, ja. Die wird sofort von 100 Leuten fertig gemacht. Und das ist ein Missverhältnis und da muss man halt auch drüber reden. Ja. Aber also das mit dem Fertigmachen, also ich will das generell den Leuten ab. Willst du jetzt etwa sagen, dass eine. Also, nee, ich will das. Willst du jetzt etwa sagen, eine Feministin. Nein, jeder hat es verdient, fertig gemacht zu werden. Also, ja, ich weiß, Ideen haben keine Rechte. Ideen haben keine Rechte. Leute reinlegen, die einzulocken und zu sagen, hier ist meine Meinung und dann nur 100 Likes zu akzeptieren. Wenn du gehasst wirst, weil du dumme Scheiße redest, dann haben die Leute das Recht, dich auch ein bisschen mit Schmutz zu bewerfen. Das ist doch nur menschlich. Jawohl! Solange die Leute den PC wieder ausmachen können und sagen, das sind anonyme Randoms im Internet, tu mir jetzt ein Glas Wein einschenken und dann tue ich eine Pizza essen und schau mir einen Film an. Oder zock eine Runde oder ich weiß nicht. Geh genau im Wald so spazieren. Das, ja. Aber ich finde dieses super überzogen von den Feministen. Real Nigger, just close your eyes, Nigger. Weißt du, dass sie in Panik wegrennen von ihrem Computer und dass sie gestalkt werden von bösen Kommentatoren im Internet. Ich finde es absolut überzogen und ich bin so weit, dass wir Legislatur eventuell dafür bekommen, weil hysterische Feministinnen den Weltuntergang sehen, weil sie verschwörungstheoretische Patriarchatstheorien zu sehr gefressen haben. Also ja, das war für mich sozusagen der. Weißt du, wie wir das machen? Du folgst mir mal auf Twitter und ich folge dir zurück. Und wenn ich das nächste Mal besoffen bin, dann schicke ich dir an einem Abend einfach 1000 Tweets, in denen ich dir beschreibe, wie ich dir die Gebärmutter rausreiße oder sowas. Und dann mal gucken, wie du dich fühlst. Okay. Weißt du was? Dazu kann ich dir was sagen. René, dazu kann ich dir was erzählen, okay? Ich habe nämlich, ich beschäftige mich nämlich mit Computerlinguistik und habe da eine Seminararbeit zu Hate Speech Erkennung geschrieben. Ja? Da waren mehrere Paper, die sich dann damit beschäftigen, wie man zum Beispiel unter anderem auch Dogmatismus erkennen kann. Guck, über künstliche Intelligenzen so? Ja, das geht auch in die Richtung. Aber das ist so viel zu Computerlinguistik. Also es ist einfach nur Sprachverarbeitung von natürlichen Sprachen durch Computer, sagen wir, durch Auszählung von bestimmten Worten und sowas halt. Ja. Aber das bestimmte Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe letztes Semester, war Hate Speech Erkennung. Und da war so ein Versuchsaufbau, Ablauf, mit der halt detailliert wurde. Aber da wurden Tweets genommen, ja, wo man einfach nur nach dem Hashtag Feminazi gesucht hat. Und einfach alles, was unter diesem Hashtag fiel, als Hate Speech deklariert hat. Okay? Mhm. Das Problem daran war nicht die Methodik selbst, allein an sich, sondern dass die Leute in dem Paper behaupten, dass Sprache gefährlich ist, dass Sprache schädlich ist, ja, dass Sprache Gewalt ist, anstatt sie so zu behandeln, wie sie nun wirklich ist, nämlich eine Irritation des Gesprächspartners. Und da klingt das natürlich viel, viel einfacher und viel weniger so krass und so von wegen, pass auf, was du sagst, sonst ist es Gewalt, ja. Aber es ist nun mal eben so, dass es nur eine Irritation ist. Und eine Irritation kann natürlich auch von verschiedenen Leuten anders aufgenommen werden. Ja, ja, also es gibt ja die lexikalische Definition von non-physischer Gewalt, ist dir klar, oder? Natürlich, ja, das schließe ich auch nicht aus. Ich sage lediglich, dass man den Bereich von ich bin gerade irritiert, mhm, ja, behalten müsste. Wenn wir jetzt genauso über diese Sachen wie von Räume reden in verschiedenen Themenbereichen, so sollte man auch in sich selbst verschiedene Abstufungen haben, in denen man sich bewegt. Und nicht sobald man zu viel hat, gleich hingehen und sagen, das ist verbale Gewalt. Ja, das ist Bullshit. Es ist einfach Bullshit, Mann. Ich meine, guck mal, niemand wurde durch böse Tweeten Knochen gebrochen und so. Ja? Und weißt du, am Anfang von Gamergate, ich würde das nicht so laut sagen. Proto-Gamergater, ja. Bevor der Shitstorm angefangen hat und so, ja, da war ich schon im Netz und hab mir die ganze Scheiße gegeben. Und dann, während ich dann mich für Gamergate engagiert habe, ne, übrigens auf der Grundlage von ethischem Journalismus und nicht halt eben irgendwie, was weiß ich, für die feministische Kritik-Scheiße und so, das kam später dazu, als die Leute sich injiziert haben, da haben mir Leute die übelsten Beleidigungen an den Kopf geworfen, ja. Mhm. Aber ich definiere mich nicht darüber und ich mache das nicht zu meinem Aushängeschild, ja. Deswegen finde ich es einfach so unglaublich dämlich, ja, wenn Leute das wirklich tun, weil das Einzige, was sie damit machen, ist, exakt diese Reaktion weiterhin zu provozieren. Ja, ja. Don't feed the troll. Don't feed the troll ist halt auch super einfach. Also das geht ja auch heute nicht mehr. Also ich kann ja auch noch mal was schon, das ist einfach sehr viel mehr Arbeit. Zu der Seminararbeit, die ich da gemacht habe, ne, ich habe nicht nur widersprochen und wirklich aufzeigen können, dass es keinen Schaden mit sich trägt, ja, denn die Leute haben in dem Versuchsablauf, die haben zwei Versuche gehabt, das erste Mal, ich musste dir mal geben, das waren zwei Leute, die Sachen vorannotiert haben als Hate Speech, okay, so einfach geschaut haben, was Hate Speech ist und was nicht, ja, und dann haben sie das, was sie als Hate Speech wahrgenommen haben, nochmal an eine einzige 24-jährige nicht aktivistische Feministin gegeben, okay, so eine, die halt wirklich das so richtig Profi macht, ja, weil sie ihr halt vertraut haben und gesagt haben, okay, natürlich, sie wird ja wissen, was denn jetzt nun Hate Speech ist, ja, und die haben sich dann komplett auf sie verlassen. Dann haben sie einen zweiten Versuchsablauf gemacht, wo sie dann gesagt haben, okay, weil Hate Speech wirklich so ein gefährliches, krasses Ding ist, so das kann man Leuten nicht antun, ja, haben wir es gecrowdsourced, was im Endeffekt genau, also keine besseren Ergebnisse geliefert hat. Und ich habe dann mich durch sämtliche Tweets, die dann als Hate Speech markiert waren und nur so ein Bruchteil davon, bei denen wirklich explizit bei allen Leuten gesagt wurde, also alle Leute so gesagt haben, das ist sexistisch oder das ist rassistisch oder das ist beides. Ja, die verwenden auch diesen intersektionalen Ansatz, der auch nochmal eine Kuchen scheinbar ein Schwachsinn drauf ist. Aber was dann halt ich rausgefunden habe, was ich dann gesehen habe, ist, dass umso mehr ich Hate Speech sehe, ja, desto mehr verstehe ich es und desto weniger krass ist es dann für mich. Ja, es gibt dann eben diese Kurve, die man einfach für sich selbst überkommen muss. Und die hängt sehr stark damit zusammen, dass man die eigenen Ideen, ja, anstatt sie als wirklich Ideen zu behandeln, die zerstört und gebrochen werden sollen und müssen und können, ja, sie als Teil von ihrer Existenz sehen. Und dann natürlich nehmen sie das persönlich. Das ist ja daher nehmen ja Leute auch Kritik in sämtlicher Form als persönlich auf. Das kommt nur darauf an, Religionskritik, in welchem Maß man das hinstellt. Mhm. Weißt du, und ja, ich habe dann wirklich in meiner Hausarbeit so hingeschrieben, ja, ich habe mich durch einen Bruchteil von dem durchgelesen, von dem wirklich, was so richtig qualitativ hochwertiges Hate Speech sein soll, und ich habe keinerlei negative Folgen davon, überhaupt keine. So, das ist ja das Ding, die Leute machen nicht mal wirklich mehr Wissenschaft, wenn es so in dem Bereich geht, ja, weil sie es dämonisieren und mystifizieren, und das müsste man abschaffen. Ja, das fällt quasi eine gute Definition von Hate Speech. Und also ich bin Fan von Michael Seemanns Definition von Hate Speech. Kennt ihr Michael Seemann? Nee, erzähl mal, was ist das? MS Pro ist so ein Internettheoretiker, hat so ein Buch geschrieben, Das neue Spiel. Und Er definiert, definiert Hate Speech so. Also erstmal, Hate Speech ist nicht regulierbar. Also du kannst Hate Speech nicht mit dem Gesetz beikommen. Das also diese ganze Maßdurchsetzungsgesetz als Schwachsinn. Und er definiert Hate Speech auch, also so, dass es auch quasi diese Microaggressions inkludiert. Und da gehen jetzt wahrscheinlich bei euch überall alle Alarmglocken an. Und so. Nee, also, erzähl mal weiter, erzähl mal weiter. Ich halte es nicht, diese aber Microaggressions. Also Microaggressions, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie micro sind. Also die sind jetzt, okay, ja klar, aber also, ich meine, was ist da seine Definition von Hate Speech? Seine Definition von Hate Speech ist quasi mehr dieses komplette Diskussionsgebilde. Also nehmen wir an, ein einzelner Witz über People of Color ist noch nicht kritisch, kann man vielleicht eher als Microaggressions machen. Aber wenn sich dann eben diese Meme formt, ja, das ist dann quasi dieses Hate Speech Gebilde sozusagen. Ja. Also es geht nicht um den einzelnen Sprechakt, sondern um die Dynamik, die dieser die diesen Sprechakt beinhaltet. So. Weißt du was? Die Dynamik kannst du nicht regulieren, du kannst sie nur verhandeln im Grunde. Und das gefällt mir deshalb so gut, lass mich bitte ausgehen, das gefällt mir deshalb so gut, weil ich finde, dass Emotionen nicht reguliert werden sollten. Ja? Es ist alles super im Internet, alles voller Liebe zu machen, da bin ich voll dafür. Es muss allerdings auch einen relevanten Platz für Hass geben. Ja? Weil ich bin ein Mensch im Internet und ich hasse. Ja, ich hasse viele Sachen. Und ich muss das auch sagen dürfen. So. Weißt du was, dann würde ich dir eventuell, also ich würde der Definition von der Person da widersprechen. Ja. Okay. Insofern, dass ich natürlich, das, was er da gesagt hat, stimmt schon. Ja. Nur der entscheidende Punkt ist halt, dass Sprache interpretationsbedürftig ist. Das heißt, es muss eine Interpretation stattfinden, damit überhaupt Sprache so wahrgenommen wird. Und das ist halt etwas, was Leute sehr stark vergessen, weil wir voll überall Informationen haben und Sprache um uns herum. Wir vergessen, dass die Sprache, die wir um uns herum haben, auf die Interpretation erst richtig ankommt. Ja? Mhm. Darauf kommt es an. Und bei Interpretation von Sprache gibt es die sogenannte Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Ja? Freud und so. Ja. Wenn du geschlagen wirst, wenn du körperlich verletzt wirst, dir jemand ein Messer in die Seite rammt oder mit einer Axt auf dich losgeht, ja, dann kannst du es nicht uminterpretieren. Du bist einfach körperlich nicht in der Lage, dir, wenn du abgesprochen wurdest, zu überlegen, oh, ich interpretiere das mal um. Ja, ich glaube, das ist schon so weniger schlimm, als ich es sehe. Ne? Aber wenn du Worte um dich herum hast, ja, dann ist da diese Interpretationsfähigkeit da, also die Möglichkeit dazu ist da. Die Fähigkeit, das kommt auf die Möglichkeit von den Einzelnen an. Und ich finde, da sollte man das trainieren bei den Leuten, indem man, wie gesagt, einen offenen Ideenaustausch halt hat, ja, von sämtlichen Ideen. So sehe ich das halt auch so wie du, ja. Aber ich würde halt nicht hingehen und sagen, dass es so ist, wie dieser Kerl das da beschreibt. Lass mich mal kurz einhaken. Also ja. es gibt eine alte religiöse Meme, die nennt sich Judensau. Okay. Es gibt heute noch in alten Kirchen, in Köln gibt es zum Beispiel ein gutes Beispiel, da gibt es dann irgendwie so in diesen Holz, ich weiß nicht, wie man das nennt, in diesen Holz, nicht Illustrationen, ja, ihr wisst schon, diesen Schnitzereien halt, ja, und da ist halt auch irgendwie, das ist irgendwie eine Darstellung von irgendwie so einem Kirchplatz in Köln oder sowas, und da wird dann irgendwie eine Sau über den Marktplatz getrieben, da steht dann unten drunter die Judensau. Okay, ja. So, und das ist so eine alte Meme, die aus der Kirche kommt, und die ist dann im Verlaufe der Jahre ist die dann mutiert und wurde zum Holocaust. Und der ist halt auch nicht groß interpretierbar, weißt du, ich meine? Also so gesehen. Ja, aber da könnte ich dann auch sagen, kill all men. Das war mal so ein lustiges Meme von den Feministinnen. Ja. Und das ist dann irgendwann 2200 leider ausgeartet. Ja, oder Gamergate ist a hate movement. Das wird dann... Das sind alles Meme, deswegen muss man da wirklich immer aufpassen. Ich denke, wir können dir zustimmen, mit den Memen muss man aufpassen, weil die memetische Kriegsführung, das geht über Jahrhunderte. Die kann sich intensivieren, genau, und dann wird Trump Präsident. Der Meme-Dschihad. Ist es, aber wir leben halt zum Glück in der Realität, in der Menschen sich ja, in der Worte, ja, keinen körperlichen Schaden anrichten. Sie richten, also wenn du selbst einfach, ja, so einer bist, der dazu schon anfällig ist, ja, wenn du, das ist dieses alte Beispiel und Argument von, wenn du etwas siehst und dieses Wort dich triggert, dich umzubringen, ja, dann hast du größere Probleme als dieses Wort, ja. Und das ist eben halt der Punkt, ja, denn du kannst Leute nicht sarkastisch abstechen. Du kannst Leute nicht sarkastisch in die Luft jagen. Ja? Yeah. Aber Sprache hat eben diese Mehrdeutigkeit. Du kannst sie ernst meinen, du kannst sie so meinen, wie du sie sagst, oder du kannst sie sarkastisch meinen. Du kannst da allerlei verschiedene Stilmittel verwenden. Ja? Aber bei körperlicher, bei physikalischem Schmerz und Schaden geht das nicht. Und das ist halt der Punkt. Wenn Leute nicht unterscheiden können zwischen Worten und Taten, ja, daher kommt dann auch dieses Problem davon, dass es dann heißt, ja, hier, diese Handlung ist ja okay, wenn sie gegen diese Leute geht, die an jene Sachen glauben. Ja, das Problem ist halt wirklich, dass es in dem Sinne wirklich notwendig ist, zu mehrere Sachen zu verstehen. Das erste ist, dass Sprache interpretationsgebunden ist und das heißt, dass es mehrdeutig ist. Das heißt, du hast selbst die Möglichkeit, dich aus deinem Leiden, was du durch Worte erfährst, zu befreien, indem du sie uminterpretierst. Ja. Und das zweite ist halt auch, dass man Ideen und Gedanken, die man sich selbst erarbeitet hat, ja, als das wahrnimmt, was sie nur sind. Sie sind einfach nur Informationen, sie können falsch sein. Nur weil die Ideen falsch sind, heißt es nicht, dass man sich selbst deswegen dann fertig machen braucht oder muss. Ja. Das ist auch sehr wichtig, denn es nützt einem nichts, sich zu verbessern, wenn man kritisiert wird, egal in welcher Art, egal wie groß, egal wie klein, ja, egal ob man jetzt gerade eben erst angefangen hat im Beruf oder schon 10 Jahre drin ist. Ja. Man hat diese Möglichkeit, es so schnell wie möglich, so schnell wie man kann, zu verarbeiten und das sollte trainiert werden. Absolut, ja. Also ja, immer mehr Bildung bin ich absolut dafür. Ganz klar, ich bin jetzt nicht sicher, ob Medienkompetenz wirklich der Knackpunkt ist. Aber ja, also da muss viel mehr im Bildungsbereich getan werden. Also ich bin viel eher dafür, Psychologie möglichst früh zu lernen, weil was wir da im Internet erleben, das ist viel eher ein psychologisches Phänomen als ein Medienphänomen, glaube ich. Aber ganz kurz zu dem, was so zur Schule, ne? Psychologie ist schön und gut, aber man kann so Leuten nicht einfach Psychologie geben, etwas, was sehr stark debattiert und diskutiert wird, selbst die ganz fundamentalen Gedanken davon, ja. Und dann einfach sagen, hier, kommt damit zurecht. Man kann Leuten nicht jetzt irgendwie postmoderne Gedankengut auf den Weg geben und sagen, das ist jetzt so die Welt und richte sie dir ein, wie sie dir gefällt. Ja. Nur als Beispiel. Psychologie ist ja jetzt nicht postmodernes Gedankengut. Genau, was ich eher vorschlagen würde, ist, dass man Leuten in der Schule beibringt, ja, wie man richtig argumentiert und wie man mit Informationen umgeht und wie man sie am besten verarbeitet. Ja, aber das mit dem Verarbeiten, haben ja mittlerweile von der Amadeo-Antonio-Stiftung eine Broschüre, Geh sterben, wo Kindern in der Schule beigebracht wird, dass Gamergate eine Hassbewegung ist. Also, lass mich mit der Broschüre in Ruhe. Ja. Und wir haben ja auch das FBI in den USA, was ja einen relativ weitreichenden Ruf für Verbrechensbekämpfung hat, sage ich jetzt mal salopp. Wir haben ja auch Gamergate sich angeschaut als Gruppe. Und das, was das FBI herausgefunden hat, ist, dass halt dass die Anschuldigung, dass es irgendwie Harasser, Stalker, Mobber und so, dass sie halt nichts Justizables gefunden haben in der Gruppe. Vielleicht noch ein amüsant. Achso, Entschuldigung. Ja, und das Einzige, was man noch sagen kann, ist, dass die Medienaufsichtsbehörde, die halt für ethische Werbung zuständig ist, dass die einen Haufen Tipps von Gamergate halt herausziehen konnten. Dass es da also dann den Gamern schon um ethische Sachen ging und dass aber halt das FBI auch sagt, dass es mit dem ganzen Stalking und Harassment und so, dass es halt wirklich die Reise nach Hysteria von irgendwelchen Bloggern und Feministinnen dann war. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie das so gesagt haben, aber ich nehme es trotzdem. Ich habe mich da auch mal mit einem Kumpel unterhalten, dessen Mutter tatsächlich gestalkt wurde und der hat halt auch gemeint, so irgendwie so, ja, das, also das hat zwar schon eine Dimension von Stalking, aber das ist jetzt nicht, also das ist schon eine andere Liga einfach, ja. Also eine zweite Liga Stalking und so, wenn man es so sagen will. Vielleicht noch eine kurze schöne Anekdote zu dieser Broschüre. Die trägt ja den Titel Geh sterben. Und also die haben halt diese Broschüre. Ich habe Na egal. Und dieser Titel, das ist 1:1 tatsächlich auch mal eine Serie im Blog von Deutschlands größtem Medienkritiker-Journalist gewesen, Stefan Niggemeier. Und der hat über Jahre hinweg, hat er auf seinem alten Blog, hat er eine Kolumne gehabt, die er mit Geht Sterben überschrieben hat. Da ging es um die Printindustrie, um Tageszeitungen. Also so gesehen ist es auch gruppenbezogene Hate Speech, wenn man so sagen will. Und die Antonio Dingsbums Stiftung nimmt es halt als Titel für ihre Hate Speech Broschüre in völliger Nichtahnung, dass es da halt auch diese Netzkulturinstitution fast schon gab im Grunde. Und das zeigt dann halt auch so das Level of Kompetenz, das da gefahren wird. Aber naja. Ich wollte mal was sagen und deine Meinung fragen, nämlich, also ich sehe das so, dass in praktisch jeder Situation, wo es einen Konflikt gibt, ist die Opferposition die stärkste, weil das Opfer ist moralisch immer, immer im Recht. Und deswegen gibt es ja zum Glück unvoreingenommene Richter, also normalerweise. Ja, klar, im Justizsystem, natürlich. Aber wir bewegen uns ja jetzt erstmal, also im Justizsystem ist das größtenteils ausgecancelt. Aber wenn du jetzt erstmal in der Öffentlichkeit bist, wer sich das Opfer nennt, auf dessen Seite stellt sich erstmal die Gesellschaft. Und das ist auch sehr im Sinne der progressiven Feministen, dieser Idee, sagen, listen and believe. We have to listen to victims. Das ist auch im Sinne von dir, glaube ich. Letzte Notschau schon. Und du merkst es daran, dass alle Ideologien Opferideologien sind ab einem bestimmten Punkt. Die Nazis sind Opfer der jüdischen Weltverschwörung, die Feministen sind Opfer des globalen Patriarchats, die Kommunisten sind Opfer der Bourgeoisie. Und es wird immer ein Feindbild erschaffen und das sind die Bösen, die haben Macht und wir sind die guten Opfer und wir müssen uns wehren. Deutsche, wehrt euch. Ab wie viel Uhr wird zurückgeschossen? Ich weiß es nicht mehr, meine Uhr ist stehen geblieben. Ich glaube, dass dieses gesamte Hate Speech Zeug, jetzt vor allem, wo es auch in Justiz geht und wo du dich ja wirklich mit einer Sache befasst, die subjektiv ist, weil wenn ich jetzt einem Kumpel von mir sage, ey, geh sterben, dann macht er sich da nichts draus, so rede ich immer mit dem. Wenn aber ich das irgendjemandem anderen sage, dann ist es plötzlich verbale Gewalt. Und da die Interpretation oder die Feststellung, dass es verbale Gewalt ist, jetzt nach Watzlawick Empfängerebene stattfindet, gibt es immer jemanden, der immer sagen kann, mir ist gerade verbale Gewalt widerfahren, ich bin jetzt das Opfer. Und damit stärkst du die Opferrolle mehr, als sie ohnehin schon stark ist, weil man hat einfach diesen Hang, wenn jemand, also es gibt einfach einen gewissen Hang bei Menschen, dass man gegen Ungerechtigkeit vorgehen will. Und wenn einer jemand anderen zu einem Opfer macht, dann will man sich normalerweise gegen den Täter stellen. So ein bisschen Herdenverhalten. Aber wenn du es noch einfacher machst, in diese Opferrolle zu kommen, stärkst du die einfach zu sehr und da macht es plötzlich jeder und dann das gibt dann so Sachen, die Eigendynamiken nehmen, das ist genau wie auf den Kommentaren und Videos bei YouTube, wenn die Flagging Wars losgehen. Das ist für mich schon ein bisschen der Knackpunkt, was du gerade gesagt hast, dieses zu sehr, also einfach die Relation ist einfach das Problem und ja. Also es ist ja generell gar kein Problem, sich vor das Opfer zu stellen. Ja? Also das ist ja ein gesunder gesellschaftlicher Reflex. Ja? Also es geht ja um die Gruppe und ein Mitglied der Gruppe wird angegriffen, also schützt man es. Das ist ein völlig normaler und auch guter Reflex. Ja? Und aber er kann natürlich mutieren. Und das Internet ist halt ein Accelerator und mutiert halt alles, auch diesen Reflex. Und da müssen wir einfach lernen, mit umzugehen. Kennst du eigentlich auch die Conleaks, René? Das sind diese Chat-Log-Leaks von Zoe Quinn und sowas, oder? Ja, wo die doch dann ihre NGO gegründet hat, wo dann irgendwann die Chat-Protokolle geleakt worden sind. Also halb habe ich es nicht mal ein Viertel, aber ich habe es mitbekommen, so ungefähr. Ja, im Grunde haben sich da halt, also die dazu durchgerungen, dann Leute zu doxen und anzugreifen und halt Internet sozusagen zurückzuschlagen, dadurch, dass man... Sagen, also die haben auch schon vorher mitgemacht. Also die Zoe Quinn ist jetzt am Anfang schon, aber im Verlauf von Gamergate war sie jetzt auch nicht unschuldig. Also warum auch, was soll's? Ja. Aber wenn wir jetzt zu den eigentlichen Happenings von Gamergate endlich mal kommen, wir haben ja mit dem Philosophischen quasi angefangen, da wollte ich nochmal vorgreifen, deinen Artikel, wo du das, was war das Urknall des vergifteten Internetdiskurses oder sowas? Also der Gamergate-Artikel, der hieß damals, wie Hate Speech das Internet veränderten, wie Hate Speech das Internet veränderten. Ja, egal. Beim Vortrag. Den Vortrag. Ja, das neue geile Internet heißt der Vortrag einfach. Ja, ja, wie du es als Urknall für halt diese Diskurslandschaft bezeichnet hast, ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Ja. Ich finde das immer interessant, weil es wird eine Diskussion über Gamergate geht los und dann fängt es erstmal mit Anita Sarkeesian an. Und die Kontroverse um Anita Sarkeesian war 3 Jahre, bevor Gamergate losgegangen ist. War das schon 3 Jahre? Okay. Ja, da ging das mit Feminist Frequency los und mit der Kritik an Anita Sarkeesian, die sie unterbunden hat, wo sie dann das Opfer war. Ich glaub, der Kickstarter ist Ende 2011 ist der gelaufen. Ach komm, ich glaube, war das nicht ihre Videoserie, die Tropes vs. Women? Wo sie ist dann danach gestartet. 2012 war das erste Video. Bist du sicher? Also ich glaube, das war alles relativ zeitnah. Warte mal. Nee. Oh. Und im Laufe von Gamergate hat Anita Sarkeesian mehrfach versucht, sich da einzubringen, praktisch als, ich bin ja hier auch ein Opfer von dieser Gamergate-Sache und da ist irgendwie nie was draus geworden. Also das erste Tropes vs. Women Video war 2014 im Juni. Vor fast genau 3 Jahren. Nee, Moment mal, da war Gamergate. Da war Gamergate Tropes schon seit 2 Monaten am Laufen. Gamergate war September, Oktober. Warte, also vor 6 Jahren, 2011, das Smurfette Principle, Tropes vs. Women, vor 6 Jahren. Also, okay, ich habe mit Woman as Background Decoration angefangen. Ah, okay, also, hier der Kickstarter, nee, ich war falsch, der Kickstarter lief August, nee. Nee, voraussichtliche Lieferung August 2012. Okay. Und sie ist ja irgendwie letzten Monat fertig geworden oder sowas. Okay, so, dann. Deswegen, das finde ich immer interessant, das hat auch dieser Knallkopf von heute.de, der uns da interviewt hat und der wollte ja auch ein Bild von Anita Sarkeesian praktisch als Cover nehmen für seinen Gamergate-Artikel. das ist irgendwie eine komische... also Gamergate ist, wo ein bestimmter Konflikt auf die Spitze getrieben worden ist und endlich zum Ausbruch gekommen ist, aber das ist der gesamte Diskurs besteht schon viel länger. Und was den radikalen Feminismus auch in den Wissenschaften und so weiter angeht, besteht der teilweise schon seit den 70ern. Ich sag, der Feminismusblickwinkel, ja, oder der Blickwinkel auf Gamergate mit Hilfe des Feminismus, der wurde da initiiert von Personen, die da ein gehöriges Eigeninteresse hatten, was sie sich damit darstellen konnten, was sie sich damit halt eben Gehör verschaffen konnten, ja. Und mich stört an dieser ganzen Gamergate-Geschichte, wenn drüber geschrieben wird, jedes Mal ungeheuerlich, ja, dass gesagt wird, es ging hier nur um Sexismus, es ging hier nur um diese drei Frauen, die, keine Ahnung, gemobbt wurden und sowas, ja. Weil es einfach komplett unehrlich ist. Ja, Abel hat ja schon gesagt, dass halt eben von der Society of Professional Journalists Tipps von Gamergate angenommen wurden, um halt eben den Journalismus etwas ethischer zu gestalten. Ja, so Disclaimer sind zum Beispiel dabei rausgekommen, gewisse Richtlinien, die man befolgen kann, nicht muss, ja, wenn man Artikel schreibt. Und dadurch hat man, wenn jemand an uns herangetreten ist oder wenn man sich über Gamergate unterhalten hat, auch schnell gemerkt, worum es den Leuten geht, wenn deren Aufhänger Anita Sarkeesian war. Dann konntest du die ganze Diskussion meiner Meinung nach schon in die Tonne kloppen. Ja, kann ich nichts zu sagen. Also ich meine, wir haben jetzt auch über Sarkeesian geredet, aber halt auch über alle anderen Sachen. Also keine Ahnung. Naja, das mussten wir ja zwangsläufig machen, weil sie halt eben in den Medien immer im Zusammenhang mit Gamergate erwähnt wurde. Ja, also ich kann halt nicht für die anderen Medien sprechen. Also ich habe damals auch diesen katastrophalen Tagesschau-Artikel und sowas. Ich habe dann auch irgendwie kommentiert so, das geht nicht. Und ja, also ich meine, ich weiß halt, also ich kann zu den anderen Medien nichts sagen, außer die machen halt einen einen relativ schlechten Job, aber es sind halt auch... Moment mal, ich finde nicht nur, dass sie einen relativ schlechten Job machen, es ist auch noch völlig klar, dass sie den auch wieder aus einem ideologischen Grund machen. Ach Quatsch, nein, das sind halt Journalisten, die haben halt keine Ahnung von Games. Die gehen halt da rein. Wir beobachten das gerade in Deutschland schon ein bisschen länger. Und wir kennen unsere Pappenheimer und wir wissen, wie die Leute von Missy zu Taz, von Taz zu Missy, von hier nach da. Und wenn sie bei der Frankfurter Allgemeinen keine Kolumne mehr haben, dann nimmt sie halt die Zeit. Das ist eine Clique. Und diese Clique schreibt sich gegenseitig hoch. Und diese Clique wird dummerweise mit ihren Galionsfiguren, wie hier Vizorek, jetzt gerade wieder gestern auf Tagesschau, die Frau Strick, die sich als Hate-Speech-Expertin dahingestellt hat, obwohl sie selber scheiße redet, wie der Tag lang ist. Also das ist doch das Problem, dass wir hier auch, und das war bei Gamergate genauso, nur da waren es halt die Kollegen in der englischsprachigen Presse von hier, wie heißt die besoffene? Leona Kay? Nein, Quatsch, die hatten wir gerade. Ich meine, nein. Da ist es ähnlich mit den Verbindungen gewesen. Und dieses Bollwerk, das ist doch das Problem, auch für eine Fringe-Meinung wie Gamergate oder halt heute halt was gegen diese Gender-Mainstreaming-Feminismus-Geschichte ist, das kommt gar nicht durch, weil es sofort abgeblockt wird. Und das hört man ja auch immer wieder jetzt bei der Republika und überall, dass die Leute glauben, es gäbe wirklich sowas wie wie Journalismus mit Haltung. Ne? Ja, also lass mich da kurz einhaken. Editorials und Kommentare, aber nicht in die tägliche Arbeit der Information. Also, ja. Also dieses Bollwerk, von dem du sprichst, das ist ja eigentlich ein soziales Gefüge von Leuten, die zusammenarbeiten, die auch einer gewissen Ideologie folgen, die allerdings in ihrer Haltung selbstverständlich ihre Berechtigung hat und Frauen wie Frau Anne Bizurek oder Jasmina heißt sie, glaube ich, Strick, ich weiß es jetzt gerade nicht. Jasmina ist die Banaschuk. Stimmt, genau. Ja, Frau Strick, die haben alle Ahnung von dem, was sie machen. Es ist nicht so, dass das die den ganzen Tag mal. Lass mich fertig reden. Aber sie argumentieren eben aus ihrer feministischen Sichtweise, weil darin sind sie Expertin. Und das ist auch absolut valide und das ist anzuerkennen. Aber das ist halt eindimensional. Und deswegen habe ich auch damals diesen langen Artikel geschrieben, der wurde auch von diesen Personen kritisiert, aber eben halt nicht inhaltlich, sondern von der Form, bla, der Diskurs ist ja schon viel weiter, nee, ist er nicht. Ihre Haltung ist zu eindimensional, aber das ist keine Bullshit-Haltung, weißt du, ich meine? Also ich finde... Wie definierst du für dich Bullshit-Haltung? Ich hatte die Frage gestellt, wenn dann aber die Frau Strick von der Republika twittert, ich schaue mir keine Vorträge von White Hetero Males mehr an, die über Hate Speech jammern, dann weiß ich nicht, ob das der Duktus einer Expertin ist. Das ist eher halt auch... Das ist exakt der Spruch, den ich in diesem Feminismusartikel kritisiert habe. Das ist zum Beispiel eine Bullshit-Haltung von ihr. Ja. Also ich meine, das geht aber nicht. Aber dann kann sie keine Expertin sein, wenn sie Bullshit sie in ist, ihrem ist, eigenen Sie ist keine Expertin für Netzkultur. Sie ist keine Expertin für Trolle oder zumindest nur zum gewissen Maß. Sie ist eine Expertin für Feminismus. So. Ja, aber wie kann ich denn Experte für Feminismus sein, wenn ich alles Üble bei den weißen Heteromännern sehe? Dann kann ich kein Experte, dann bin ich viel zu voreingenommen, dann werde ich nie Studien so auswerten, wie sie da stehen, sondern immer versuchen sie nur die Zahlen rauszupicken, die mir dann irgendwie eine Rechtfertigung geben. Das ist ein valider Punkt. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, aber ich finde nicht, dass solche Leute Medienexperten sein sollten und schon gar nicht in sie dieser... Sie ist keine Medienexpertin, sie ist eine Feminismusexpertin. Warum interviewt denn die, also abgesehen davon, dass die Tante, die bei der Tagesschau für die Auswahl der Interviewpartner zuständig ist, ihre persönliche Freundin ist und das in dem Artikel nicht erwähnt wird, wie kommt man denn dazu, dann gerade die Frau Strick zu dem Thema? Gerade die Frau, also ich, als wenn es nicht irgendwie 30 Millionen läuft. Aus all den Gründen, die du gerade genannt hast und weil sie eine anerkannte Expertin für Feminismus ist, weil sie im Medienbereich bekannt ist, weil sie gerne herangezogen ist. Aber sie haben sie doch nach Hate Speech gefragt und nicht nach Feminismus. Naja, für Hate Speech ist sie, weil Hate Speech eben Teil ihrer Expertise im Feminismusbereich ist, ist sie eben auch und sie ist eben auch eine Postmodernistin, hat den ganzen Kram studiert, deswegen ist sie auch vielleicht eine Expertin für diesen ganzen Sprachbereich, und dann äußert sie sich eben dazu, aus ihrem Teilbereich heraus. Ich finde, das ist absolut valide und dass man das machen kann. Ja, so. Aber sorry, also jetzt noch mal eben. Aber lass mich da kurz noch weitermachen. Also ich meine, das ist nicht ihr schlechter Job, sondern das ist dann der schlechte Job von der Tagesschau, der keinen weiteren Experten dazu befragt. Aber da kannst du nicht angreifen für. Ich finde auch ihre Perspektive, die soll ruhig rauskommen, aber ich sehe es so oft im Journalismus, dass halt irgendwie so das dann fehlt, dass man dem was gegenüberstellt oder sagt, wir haben jetzt hier eine feministische Hate-Speech-Expertin und jetzt haben wir hier Menschen, die Psychologie studiert haben und nicht Postmodernismus, die dann tatsächlich auch realitätsnahe Dinge zu sagen haben und nicht, weißt du. Ich würde so gerne mal eine Debatte zwischen Frau Wiczorek und Dr. Peterson sehen. Wirklich. Oh, das wäre der Hammer, aber die Wiczorek, da sollte man sich irgendeine, die ein bisschen mehr auf Zack ist, holen, weil wenn du das Buch von der Wiczorek gelesen Anne ist cool, unterschätzt die mal nicht, bitte. Oh. Ich habe die in der gesehen, sorry. Und Entschuldigung, wer Zahlen vom Oktoberfest erfinden muss für seine Agenda. Ja, das ist eine Polemik, lass die mal. Also ich meine, Moment mal, das ist keine Polemik, das ist eine fucking Lüge und die hat sie nicht nur im deutschen, sondern auch im englischen Fernsehen verbreiten dürfen. Also, wenn ich München gewesen wäre, hätte ich über eine Schadensersatzklage nachgedacht. Das ist das Matriarchat, ich sag's so. let's talk about Meinungsfreiheit, Baby. Nein, Anne, mit dir nicht. sorry, wenn du sagst, hier, das sind Journalisten, die sind Professionelle, die wissen, was sie tun. Na gut, es sind jetzt keine Experten über das sie schreiben, aber na gut, die wissen, was sie tun. Nee, wissen sie nicht. Weil, verdammt nochmal, jahrelang deutsche Artikel über Gamergate. Wir haben den Gamergate-Blog.de-Betreiber bei uns im Livestream sitzt jetzt neben mir. Wir weisen uns alle als deutsche Gamergate aus. Wir haben den Gamergate-Deutsch-YouTube-Kanal gehabt, hier in der Gruppe, und haben da wöchentlich Streams gemacht, wo wir halt die Happenings besprochen haben. Und was denkst du, wie oft mal ein Journalist zu den Gamergatern gekommen ist und gefragt hat, hey, was denkt ihr eigentlich, worum es bei Gamergate geht? Lass mich raten, null. Ja, null. Das einzige Mal war der heute.de Spast. Und der auch nur, weil der, ey, ich habe jetzt einen Artikel über Gamergate. Die Creator kommen jetzt bestimmt. Und dann haben wir halt, du Knallkopf, hast du schon mal dran gedacht, uns zu fragen? Und wir haben uns dem etwas aufgedrängt. Und dann hat er alles verdreht, was wir gesagt haben. Das war super nervig. Ja, das ist da ist dann Journalismus auch noch zu sehr in alten Arbeitsabläufen vielleicht verhangen. Also dass sie eben noch zu sehr auf ihre alten Klicken sich verlassen und halt nicht wirklich gucken im Netz, was da los ist, wer da wirklich Experte ist und sich dann. Nee, ich glaube, das sind die neuen Arbeitsabläufe. Ich glaube, die alten Arbeitsläufe wären gewesen. Also jetzt kein Netz, aber da passiert was. Wir schicken mal einen hin, der guckt sich das an und der interviewt ein paar Leute, die da sind. Der neue Arbeitsablauf ist Networking, extrem. Okay, es gibt schon einen Artikel darüber. Ich lese mir den Artikel. Mal gucken, was die anderen schreiben. Genau. Und schreib mal und formuliere das mal um, wie in der Schule. Das ist auch noch ein Punkt, über den ich kurz sprechen wollte. Also da gab es ja damals auch bei Gamergate gab es diese Kritik, dass diese Aktion mit diesen Gamers are dead Artikeln, dass die abgesprochen wäre. Und das ist halt Bullshit. Also die haben einfach voneinander abgeschrieben. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Nee. Das kannst du mir nicht erzählen, wenn die Artikel koordiniert in einem eng begrenzten Zeitraum, weil sie erschienen sind. Ja, ich meine, wenn dann ein Artikel aufgepoppt wäre und dann einen Tag später der nächste und einen Tag später drei Stück oder so, das hätte ich ja nachvollziehen können. Ja, aber wie viele Artikel waren es am Ende? 48 Stück innerhalb von einem 24-Stunden-Zeitraum? Vergiss es, ja. Vor allem, dann gab es ja auch noch die... Hast du da einen Link zu diesem Zeitfenster? Ja? Hast du da einen Link zu diesem genauen Zeitdings? Also, weil nehmen dir das nicht. Du gibst jetzt gar nicht, aber ich kann es auf jeden Fall mal raussuchen. Ja? Du gibst bei Google ein Gamergate-Wiki oder sowas und dann Gamers are dead. Und dann kommst du da auf die Seite. Deswegen oder halt einfach. Das ist jetzt Busy Work, was ich gerne nachreichen würde, weil das mache ich jetzt nicht im Livestream. Und dann gab es ja auch noch diese Liste, ja, von die da rumgereicht wurde von Autoren beziehungsweise Blogbetreiber und Schreiber, ja, die halt eben da dann später diese Artikel geschrieben haben, ja, und die wurde in einer privaten Google-Gruppe umhergereicht. Und willst du mir sagen, dass es da keine Absprache gab oder was? So ist ja Milo Yiannopoulos in die Gamergate-Diskussion reingekommen, weil der war auf dieser Games Journals Pro-Liste und hat halt, nee, war er nicht. Also, der hat jemanden, der hat einen Insider hat gehabt. Bekannt, ja, den, so. War das nicht Alun Bukhari, sein Partner da, sein Mitschreiber bei Breitbart? Könnte sein, aber der ist auf jeden Fall an diese Liste gekommen. Und die kam tatsächlich alle am 28. August, okay. In dieser Mailingliste ist halt das drin gewesen, dass Journalisten von allen möglichen Publikationen, die natürlich eigentlich auch miteinander in Konkurrenz stehen, die eigentlich auch verschiedene Standpunkte zu sowas haben könnten, dass die halt sich mal ausgetauscht haben und so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Mhm. Und also ich glaube jetzt auch nicht, dass das ein, hey, wir bringen jetzt alle den exakt gleichen Artikel raus, das sieht bestimmt super aus Absprache war. Ich bin da eher auf der Seite von Sargon of Akkad, der halt sagt, die sind so gleichgeschaltet vom Gedankenmuster, sie sprechen sich da ab, deswegen sprechen sie alle zur gleichen Zeit darüber und erfahren alle gleichzeitig davon und dann denken sie alle genau das Gleiche und schreiben genau das Gleiche. Mhm. Das ist eine Meme, ja. Und da musst du aber halt dann, was du ja vorhin auch offensichtlich halt noch nicht beachtet hast, dazu diesen offenen Brief lesen. Ich schicke dir den nach dem Stream, wo das alles schon drinsteht. Ja, von 2013. Also das mit der Plan. Und wie WikiLeaks so schön sagte, das wiederholt sich auf den obersten Kreisen genauso. Ja, ich meine, wenn sie es geplant hätten, dann hätten sie jetzt auch kein Jahr dafür gebraucht, um diesen Artikel zu schreiben. Aber also ja, aber fangen wir mal an. Hast du den Zoe-Post gelesen? Ja, aber Ewigkeiten her halt. Also. Ja, aber du hast ihn gelesen und du hast darüber geschrieben, dass sich die Hälfte, die da drin steht, hinterher als falsch rausgestellt hat. Die Position habe ich noch nie gehört. Weil eigentlich ist ziemlich klar, dass der Zoe-Post zu großen Teilen Wahrheit enthält. Also das hat ja selbst Zoe zugegeben. Diese Details werde ich jetzt nicht nachrecherchieren, aber also wenn ich solche Dinge schreibe, irgendwie die Hälfte davon ist falsch und das ist eine Illustration, das ist jetzt keine wissenschaftliche Angabe oder so. Das Statement ist viel eher große Teile davon, Mann. Oder bemerkenswert. Aber Beispiele, so beispielmäßig. Es gibt ja jemanden, der hat sich hingesetzt und hat sich die Arbeit gemacht, den Zoe-Post komplett rumzudrehen, als wäre er von einer Frau geschrieben über einen Mann. Okay. Wie hättest du denn die Sache aufgenommen, wenn eine Frau so einen Artikel über oder so einen Blogpost über einen Mann geschrieben hat, der sie so behandelt hat? Hättest du dann, hatten wir ja eben schon, diesen Beschützerinstinkt ausgefahren? Hättest du gesagt, eine Frau ist hier übel behandelt worden, das ist völlig in Ordnung, dass die sich hier Luft macht? Das wäre für mich genauso uninteressant gewesen. Also zu dem Zeitpunkt damals war Gamergate für mich völlig uninteressant und Gossip. Ich beschäftige mich Moment mal, aber du bist dann halt vielleicht auch nicht so, ich habe das schon öfter mal gesagt, ich habe damals Rock, Paper, Shotgun viel gelesen und auch sehr gemocht. Und die haben ja vorher auch schon angefangen. Ein, zwei Jahre davor wurde das immer mehr von dem Bullshit und immer mehr Journalismus mit Haltung, den ich eigentlich nicht lesen wollte, sondern ich wollte eigentlich weiterhin die lustigen Texte über Spiele lesen, aber die kamen dann halt nicht mehr so oft. Gut, hin und her. Naja, aber wenn ein Medium halt eine Richtung einschlägt, die dir nicht passt, dann musst du halt ein anderes Medium finden. Also. Ja, aber auch da ist ja schon halt, ich war jetzt gerade kurz von der Rolle, da ist ja schon halt die Frau Quinn und dieser ganze Indie-Haufen, der da ja hinten dran hängt von Phil Fish und seinen Leuten und so, das ist ja extrem gehypt worden. Also es gab diesen Space schon. Ja, Phil Fish ist ja auch eine coole Sache. Leute und es gab Indie und es gab einen großen Erfolg in der Indie-Szene mit Sachen wie Minecraft und Sachen wie Fez und so. Also es hat diesen Raum schon gegeben, aber sie haben den Hals nicht voll gekriegt. Es ist nicht eher so, weil eigentlich hat ja keiner was gegen diese Indie-Leute gehabt und die Leute haben Papers, Please zum Beispiel gefeiert, obwohl es eindeutig ein Social-Justice-Spiel ist. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, statt zu versuchen, mit der Brechstange durch die Tür zu kommen und alle Leute zu vergrätzen, Boys Club is now over und so? Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, halt diese Nische weiter auszubauen und mit dem Erfolg zu arbeiten, natürlich, der da ist, und darüber zu transportieren, statt die Konfrontation zu suchen? Natürlich, lest mir superlevel.de. Das ist das, was ich sage. Nee, bitte nicht. Nicht so lange da so Nulpen wie der Kogel zum Beispiel auch unterwegs sind. Ey, ihr habt gerade gesagt, so wäre es nicht geiler, wenn man einfach den Indie-Bereich fördern sollte und dann lässt halt Superlevel, fertig. Nee, ich muss den ja nicht fördern. Ich kaufe die Spiele aus dem Indie-Bereich, die mir gefallen haben. Ja, oder so. Da, ja. Also aber du siehst ja auch so, kennst du Sunset? Ich bin heutzutage Frau, so casual. Da spielst du eine Putzfrau in den 70er Jahren in einem Kuba-mäßigen Staat, wo gerade eine Revolution stattfindet. Und die gesamte Interaktion ist im Endeffekt so ein bisschen Putzen, Aufräumen und hier und da mal einen Brief finden, der einem so eine Geschichte erzählt. Ding haben 4000 Leute gekauft. Daraufhin haben die Programmierer auf Twitter einen Meltdown gehabt und weiße Männer und alle und die böse Industrie und ihr könnt uns alle mal, fickt euch und wir sind jetzt weg. Wenn halt sowas auch nicht trägt, dann muss man damit auch irgendwie zurechtkommen, finde ich, und sollte dann nicht alles auf Rassismus, Sexismus oder irgendwas. Das sollte man, aber man sollte dann vielleicht auch, wenn man so einen Meltdown auf Twitter sieht, sollte man halt auch mal shruggen können und sagen, ja Gott, die haben sind halt jetzt gescheitert und sind halt so drauf und gibt denen ein paar Tage. Dann kann ich auch irgendeiner Feministin schreiben, dass sie sich ficken soll, weil die muss halt verstehen, ich hatte einfach einen harten Tag an der Arbeit und es war heiß und irgendwie, weißt du? Also, und jetzt reiße ich dir die Gebärmutter raus. Nee, ich reiße nur männlich identifizierende Menschen die Gebärmutter raus. Also auf jeden Fall, ich finde einen Aspekt, der auch da immer mit ins Boot spielt, ist ganz einfach auch dieses elendige Hochgehype von den Medien, von irgendwelchen Spielen. Ja, das war bei Sunset genau der gleiche Fall. Es war einfach gehypter Trash. Also, ja gut, vielleicht gibt es auch so ein paar Leute, die es geil fanden oder so, ja, aber du hast immer wieder... Das klingt jetzt schon gar nicht so uninteressant, vielleicht hättest du es nicht nur mit Briefen machen sollen. Ja, aber vielleicht nicht so gut umgesetzt. Ich habe es nicht gespielt, aber weiß ich nicht. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, und zwar es kommt immer wieder vor, und man findet es auch immer wieder raus, ja, dass halt irgendwelche Interessensgemeinschaften existieren. Da hast du dann Spieleentwickler, weil die Indie-Szene ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, ist ja noch relativ klein. Die Leute sind eng miteinander vernetzt und da kennt dann halt eben der Blogger den Spieleentwickler. Und die Blogger schreiben himmelhochjauzend von irgendeinem Spiel, was ihr Kumpel gemacht hat. Meistens ohne Disclaimer, ne, auch ein Gamergate-Thema, aber das mal nur am Rande. Ja, und dann verlassen sich die Leute auf diese Artikel, die da geschrieben werden, auf diese Blogs, ja, und dann hast du halt eben so ein Spiel wie Sunset, wo die Leute 4000 Kopien von kaufen, es scheiße finden, ja, und das dann den Entwicklern schreiben, ja, und ich finde Twitter eigentlich in dieser Art und Weise gar nicht mal so schlecht, dass man den Leuten nochmal seine Meinung direkt sagen kann und so, ja, aber da dann halt eben so zu explodieren und zu projizieren und dann zu sagen, hier alte weiße Männer und so weiter, ja, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, also diese Überreaktion, ja, ist vielleicht auch einfach ein Resultat von diesem Überhypen, weißt du? Mhm. Ja. Und das ist ja das, was der Zoe-Post hatte ja zwei, da sind ja praktisch zwei Dinge rausgekommen. Einmal war es das, was du beim Internet erwartest, was für eine Schlampe. Weil die halt ihren Freund betrogen hat mit einem halben Dutzend Leute. Und das andere war aber, dass da rausgekommen ist, okay, zumindest einer dieser Typen war ein Journalist, der über sie geschrieben hat. Und da gibt es jetzt ganz viel Paragraphenreiterei und gab es auch von dem Steven Totillo, aus den Chatlogs geht halt hervor, der Trip, den die zusammen gemacht haben, wo die miteinander geschlafen haben, der war irgendwie am 1. und der Artikel, der war schon am 31. rausgekommen oder sowas und halt so, okay, jetzt dann ist das bestimmt nicht Disclaimer wert, dass die da schon, also da waren die ja schon gut befreundet. Und ich weiß nicht, ob die Details jetzt wirklich, du willst wahrscheinlich einfach auf diese Dualität einfach hinaus, Ethics, Journalism und das ist halt diese sexistische Konnotation. Ja, es gibt halt unglaublich. Das war der zweite Aspekt, der da rausgekommen ist halt. Mhm. Dass halt da klar wurde, das war ziemlich unwiderleglich, okay. Also es wurde ja schon in den Jahren vorher kritisiert. Als Fez das zweite Mal diesen Indie Award gekriegt hat und das ist dann später auch aufgerollt worden, dass da halt im Prinzip Vetternwirtschaft und Betrug im Spiel war, damit da noch mehr Geld reinfließen kann. Und das wurde auch unter Gamergate halt aufgedeckt. Aber, und dann wurde halt geguckt, okay, auf diesen Blogs, Jetzt gehen wir sie mal durch. Dieser Journalist schreibt über, also Patricia Hernandez schreibt über dieses Spiel. Das Spiel war nicht so toll. Gucken wir mal. Ach, das ist ja ihre Mitbewohnerin, über die sie da schreibt. Geht dann halt aus deren Twitter-Kram raus, wo sie halt die ganze Zeit Witze machen. Oder sie schreibt über eine, mit der sie auch im Bett gelegen hat oder irgendwie sowas. Und das kam immer und immer wieder vor, dass diese endlose Vetternwirtschaft sich da aufgedeckt hat. Und das da hat sich dann Gamergate hochgespielt langsam. Mhm. Und es ist dann erst richtig explodiert, als geschlossene Wand diese Ablehnung aus der Spielepresse kam, sich überhaupt damit zu befassen, dass es da vielleicht ein Problem geben könnte, was die Ehrlichkeit angeht. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nicht anerkannt wurde. Also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es gab ja irgendwelche Anpassungen mit irgendwelchen. Ja, es gab ja auch zumindest vereinzelte Reaktionen, wo dann irgendwelche Disclaimer eingebaut wurden und sowas. Also, ja, dann Monate später, nachdem alle Diskussionen in den Foren von den jeweiligen Seiten unterdrückt wurden zu dem Thema. Ja. Und also das war wirklich erst als Gamergate schon eine riesige Bewegung war, als das immer und immer wieder auf Trending war bei Twitter, als das ein Riesenskandal war, da haben dann manche Seiten eingelenkt. Manche haben auch schon viel früher eingelenkt. Also die Foren, die wurden nicht überall zensiert. Und dann auf genau den Mailing-Lists haben dann Journalisten von den Seiten, die Diskussion zensieren, Journalisten von den Seiten, die es nicht zensieren, im Prinzip unterschwellig bedroht und haben gesagt, hier, ihr müsst das unterbinden, das geht so nicht. Und ich weiß nicht, also das Internet ist sehr, es ist sehr, sehr bösartig in vielen Sachen. Also wenn einer hier auf die Fresse fliegt, da lachen alle drüber. Aber das ist alles wertefrei. Das ist so neutrale Schadenfreude quasi. Aber wo du wirklich im Internet mit Griff kriegen kannst, wenn irgendeiner lügt, wenn es Ehrlichkeit gibt und wenn es Doppelzüngigkeit gibt und einer sagt hier das eine und hier das andere, weil das Internet so transparent ist und so ein gutes Archiv ist quasi, kommst du damit einfach nicht mehr durch und die Leute hassen das. Deswegen, meiner Meinung nach, ist Gamergate überhaupt erst so populär geworden, weil du halt diese Doppelzüngigkeit hattest und eine absolute Weigerung, sich überhaupt damit zu befassen. Ja, und vor allem deswegen ist es ja, also das war ja extrem langlebig, ja. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich den Spruch gehört habe, oh, Gamergate ist jetzt over. Ich glaube, von Anfang an habe ich den Spruch gehört. Hashtag #EndGamergate2014. Gamergate ist over, ja. Und das hat sich ja dann wirklich so ungefähr 2016 oder sowas, also 2016 ist dann wirklich abgestorben oder so. Also wenn noch ein Happening passiert, wie jetzt zum Beispiel mit dem Far Cry 5 Kram, wo es wo merkwürdigerweise eine Petition aufgetaucht ist, die zum ersten Mal in dieser Journalistengruppe gepostet wurde, und dann kommen an einem Tag irgendwie wieder ein Dutzend Artikel über diese Petition raus und niemand sagt, hey, die ist eindeutig ein Joke, und alle sagen, oh ja, das ist Trumps Amerika und so weiter, dann ist Gamergate plötzlich wieder am gepostet werden in den als Hashtag. Ja, glaube ich. Es gab ja auch, also jetzt jüngst, also das hat jetzt nicht direkt mit Gamergate zu tun, da gab ja diese Wonder Woman Outrage. Und es war ja auch, ich hatte ja da auch was zu geschrieben, aber eher was über diesen Meta-Rahmen um Safe Spaces. Aber das war ja auch fabricated Outrage, das ist super Illustration dafür. Also das waren irgendwie 5000 Tweets und 1000 Comments auf Facebook, ja. Das ist so der Umfang der Outrage. Und da wurde dann eine CNN-Meldung raus, ja. Und das ging durch alle Mainstream-News. Und du findest aber tatsächlich quasi keine Seiten, die sich tatsächlich darüber aufregen, über dieses Wonder Woman-Screening nur für Frauen. Ja? Und das ist halt auch so perfektes Beispiel für Clickbait. Also ich meine, das ist eine Kinokette, die haben natürlich ein Interesse daran, PR zu machen und ist denen wunderbar geglückt, muss man anerkennen, ja. Aber es ist halt so ein Bullshit einfach. Naja. Ja, das ist halt der Clickbait-Effekt. Das Internet ist eine Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, genau. Informationen gibt es im Internet en masse, aber du willst natürlich die Aufmerksamkeit da haben, wo sie dir Geld bringt. Ja, und deswegen ist die Löffelschen Stellung sexistisch. Ja, oder hattest du den Artikel gesehen mit, wenn ein Mann beim Sex das Beste tut, damit die Frau auch einen Orgasmus hat, dann ist das sexistisch? Das war noch besser. Klimaanlagen sind auch sexistisch. Das ist das Patriarchat. Weil Postmodernismus eine furchtbare Droge für deinen Verstand ist. Oh ja, ihr müsst euren Peterson noch ein paar Mal gucken. Also das ist seine Kritik ist da ein bisschen differenzierter, aber egal. Ja, also Petersen ist vor allem auch ein ganz interessanter Esoteriker, wenn man sich jetzt, also gerade was Kulturkritik angeht, die ganzen Kulturkritiker sollen sich mal Petersen angucken, wie der durch die Religionen oder in dieser einen Vorlesung durch Pinocchio durchgeht. Das ist super interessant, was der sagt. Aber weil er es nicht ideologisch tut. Ja. Sondern er geht halt dahin und sagt, okay, die Sachen, die vorkommen, haben Bedeutung. Was verbindet man damit und so weiter? Das ist schon sehr, also es ist weniger Hard Science, was der da in dem Vortrag macht. Auch wenn er dann teilweise sagt, hier spielen ganz harte evolutionäre Dinge mit. Teilweise. Aber, das ist halt mythenbasierte Psychologie oder so. Ja, aber halt auch Medien. Warum funktionieren bestimmte Sachen? Und das ist halt eine werteneutrale Auseinandersetzung. Damit finde ich in dem Sinne, deswegen finde ich den Petersen im Moment super interessant, weil der ein Gegenstück ist zu den ideologischen Medienkritikern. Absolut, ja. Und ich finde ihn halt auch, also man muss ihn natürlich immer ein bisschen lesen, er kommt halt aus dieser Situation, dass er halt wirklich angefeindet wird von diesen ganzen Social Justice Leuten und deswegen äußert sich da auch entsprechend über Feminismus und so, aber wenn man ihm genauer zuhört, auch in Interviews und sowas, dann wird eigentlich relativ klar, dass er, ja, links ist er nicht, aber der ist definitiv Center und dass da, ich schätze, dass der auch teilweise feministische Positionen vertritt, irgendwie, keine Ahnung, für Care-Arbeit und sowas, also das ist ja auch da so, also meine Haltung zu Feminismus ist ja eher so ökonomisch. Ja, aber das hast du ja durch die Bank weg bei allen Leuten, die dann so, also gerade bei diesen Universitätsprofessoren, weil Universitätsprofessoren sind immer sehr aufgeklärte Leute. Und bei Petersen, also was jetzt Feminismus angeht, denkst du, wenn du den fragst, hey, sollten Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, dann sagt er nein. Natürlich nicht. Also, da frisst sich die Linke absolut selbst im Moment, weil die wirklich aufgeklärten, mit einem klaren Verstand denkenden Leute wie Petersen, wie Gazat, wie jetzt der Brett Weinstein an der anderen Uni, der jetzt als Rassist bezeichnet wird, das sind super antirassistische, antisexistische Leute, aber die machen das halt aus einem wertebezogenen und nicht aus einem ideologischen Standpunkt heraus. Ja, bin ich vollkommen bei euch hier. Naja. Ja. War krass, wir haben schon 2 Stunden. Also fast. Ja, deswegen wollte ich jetzt sowas wie eine Abmoderation mal anfangen. Ah, nicht schlecht. Aber, also ich fand es ein interessantes Gespräch. Ich kann nicht sagen, dass ich mit allem so wirklich übereinstimme, was du so sagst. Klar, das war auch nicht zu erwarten. Aber auf jeden Fall... Ja, es ist jetzt auf jeden Fall ein viel differenzierteres Bild von dem, was du in dem Vortrag da gesagt hast. Das ist auf jeden Fall schon mal erfüllt worden. Ne? Der Vortrag, das war ja auch dieses ganze Gebilde, mit dem ich mich beschäftige, so wirklich verdichtet auf eine Viertelstunde oder wie lang der Vortrag war, 20 Minuten. Mhm. Und also das Thema ist eigentlich viel zu komplex für die Zeit. Und ich werde mir jetzt einfach in Zukunft immer so Teilaspekte greifen und halt darüber schreiben und reden und was auch immer. Bist du bei der nächsten Ausgabe von diesem WEMO auch wieder gebucht, WEMO? Sozusagen? Also, der ist ja, glaube ich, erst nächstes Jahr. Ich bin nächste Woche bin ich in Offenbach auf dem Bandit Realities Festival und im September bin ich auf dem Zündfunk-Kongress und wahrscheinlich nächstes Jahr auf der Republika und wer weiß, was da noch kommt. Bist du denn in Zukunft dabei, damit beschäftigt, hier mal über den Stream so einen Bericht zu schreiben? Hast du das vor oder nicht? Also ich werde ihn definitiv posten und jetzt erstmal kurz und formlos, schätze ich, und ich werde sicher irgendwas darüber machen in irgendeiner Form. Garantiert. Okay, cool, ja. Danke. Social Media und du kannst selbst sehen. Ja, genau, wo finden das denn die Zuschauer, die deinen Kram lesen wollen? Genau. Ihr findet mich auf nerdcore.de, da mache ich alles. Also irgendwie Facebook, Twitter, das ist alles nur Nebensache. Das ist mein Blog, das ist mein Ding. Okay, cool. Ja, auf jeden Fall danke fürs Gespräch. Es ist schon gut von dir gewesen, dass du Interesse dran hast und auch wirklich so Sachen halt gesagt hast. Ja klar, also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und also ich hab ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. So, ja. Und also ich wusste schon, dass ihr ganz cool drauf seid. Ich wusste auch, dass wir teilweise uns widersprechen werden. Ich wusste auch, dass wir teilweise Überschneidungen haben. Ist alles cool. Also von meiner Seite perfekt gelaufen. Super. Danke sehr. Ja, sehr angenehmes Gerne. Gespräch. Ja. Dankeschön dafür. Dann sagen wir mal schönen Abend noch an die Leute da draußen und wir sehen uns morgen um 6 im üblichen Stream. Und, ja, und actually it was about Fiction-Journalism. And a lot of more. Und dabei waren der Abel, der Mondaffe, der Orejov, der Solanum, der Marsaffe und der René. Macht's gut. Tschüss.